3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe und zwar zu unserer Folge Der hilflose Antifaschismus. Wir widmen diese Folge der Kritik an einem entkernten, moralischen Antifaschismus, der sich von den eigenen Klasseninteressen verabschiedet und damit den Antifaschismus als Klassenkampf blockiert. Dabei rekurrieren wir auf Wolfgang Fritz Haugs Buch Der hilflose Antifaschismus von 1967. Für so ein wichtiges Thema haben wir uns schlagkräftige Ideologiekritik in die Kneipe eingeladen. Susan, schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank für die Einladung. Es ist inzwischen fast ein Jahr her, dass wir über kulturelle Hegemonie und fehlende Gegenkultur gesprochen haben. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Susan Wittstall nicht kennen, Susan ist freie Journalistin und Autorin. Susan hat das wunderbare Buch Antifa heißt Luftangriff, Regression einer revolutionären Bewegung mit Michael Sommer herausgegeben. Und seit 2024 steht auch bei mir im Regal der Bandera-Komplex, der ukrainische Faschismus, Geschichte, Funktion, Netzwerke, das Susan im Verlag 8. Mai herausgegeben hat. In der Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich darüber nachgedacht, wie einige unserer Gespräche, Susan, geendet haben in der Vergangenheit. Also wenn wir beide uns mal hier und da über den Weg gelaufen sind, dann war das häufig so eine Reflexion über Brüche, über Scheitern. In einem Artikel von dir, über den ich jetzt in der Vorbereitung wieder drüber gestolpert bin, über den wir vielleicht auch noch später sprechen, da hast du in der Einleitung von einem Artikel geschrieben, die Luft wird dünn für Antifaschisten in Deutschland. Zumindest für alle, die den Imperativ Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln noch in seiner ganzen historischen Tragweite begreifen wollen. Und ich halte es für wichtig, das Ganze an den Anfang zu stellen, also die Feststellung eines desolaten Zustands für den Antifaschismus. Und das ist ja auch die Motivation für heute. Es ist die Motivation für die Folge. Denn bevor man etwas gegen diesen desolaten Zustand unternehmen kann, dann müssen wir ja zunächst erstmal herleiten, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und meiner Meinung nach schauen wir uns heute den Blick auf den hilflosen Antifaschismus von Wolfgang Fritz Haug genau das richtige Buch an. Ja, das denke ich auch. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine Gegenwartsdiagnose vornehme, und das mache ich ja oft, das ist ja auch mein Beruf, dann hat man fast manchmal so den Eindruck, dass das Ende der Geschichte, das ja 1989-90 verkündet wurde, damals von dem Neokon-Denker Francis Fukuyama, da hat man manchmal den Eindruck, dass auch ein Ende der Geschichte des Antifaschismus eingeläutet ist. Das kann natürlich nicht sein, denn solange Faschismus existiert, und der existiert ja nun mal und ist gerade dabei, sich wieder zur faschistischen Internationale aufzubauen. Ja, solange der existiert, gibt es natürlich immer auch Antifaschismus. Nur, wie du schon sagst, der ist im desolaten Zustand. Und mir scheint es wirklich manchmal, dass das, was 1933 durch Naziterror nahezu ausradiert worden war und nach 1945 wieder auferstanden ist, aus Ruin, und das auch dann in einem sozialistischen Deutschland Staatssaison war, dass sich das seit den 1990er Jahren als Farce am Nasenmanege des vorläufigen Siegers der Geschichte führen lässt. Und dann muss man wirklich sagen, da gab es auch tatsächlich so einen Sündenfall, der das auch wirklich knallhart bestätigt hat und der auch gesehen hat, wie folgenreich das ist in der Weltpolitik. Und das war 1999 natürlich, als die Beteiligung am ersten deutschen Angriffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg dann tatsächlich mit Antifaschismus begründet wurde oder antifaschistisch oder scheinbar antifaschistisch begründet wurde. Also wir wissen ja, Jugoslawien wurde angegriffen wegen Auschwitz. Und man muss halt sehen, die besondere Delikatesse der Extragüte ist ja, dass jemand, der sich zur politischen Linken zählt, zur gesellschaftlichen Linken, mit Josef Fischer, ja, also da auch noch jemand an die Spitze der Bewegung gesetzt hat, den Antifaschismus zu ruinieren. Also man kann dann fast sagen, man hat es selber getan, bevor es andere tun. Aber das ist natürlich falsch, weil Josef Fischer war zu der Zeit vielleicht nominell Antifaschist, aber er war faktisch natürlich keiner. Und wie sieht das heute aus? Wenn ich jetzt mal einfach nur den Irrsinn der vergangenen Wochen mir da anschaue, wie, in welchem Maß das da passiert ist, ja, dann drängen sich schon mal zig Beispiele auf. Also wenn wir die jetzt hier durchsprechen würden, dann wird es ein sehr, sehr langer Abend. Aber ich nehme mal einfach so ein paar Spitzen hier raus. Denken wir nun mal an den Vorfall Bodo Ramelow. Oh ja. Der sich bei jeder Gelegenheit als ganz großer Antifaschist inszeniert, ein Spitzenpolitiker der Linkspartei, der kommt plötzlich um die Ecke mit einer Schimpftirade gegen Friedensdemonstranten, gegen Leute, die versuchen, den Völkermord und in Gaza zu stoppen und ja, oder man kann auch sagen Vernichtungskrieg, wie man meint. Und er hat nichts Besseres zu tun, als dann jungen Antifaschisten und Aktivisten, die sich entsetzt zeigen über die Bilder, die ihnen aus Gaza übermittelt werden, das als Hamas-Scheiße zu bezeichnen. Das hat ja auch noch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Aber was meines Erachtens untergegangen ist, was eigentlich noch schlimmer ist, ja, sozusagen das humanistische oder ja menschliche Entsetzen über das Grauen dort und über die vernichtende Gewalt dort, dass er das tatsächlich als in die Nähe von Antisemitismus des Nationalsozialismus rückt. Er hat wirklich gesagt, Antisemitismus des NS. Man muss ehrlich sagen, das ist dann schon Pervertierung, die da erreicht ist. Moshe Zuckermann hat sich gerade dazu geäußert und hat gesagt, das ist nichts anderes, als was die AfD auch sagt. Ich würde sagen, manches ist, was er da geäußert hat und was das ja auch bedeutet, ist sogar noch schlimmer. Der eigentliche Skandal ist aber, dass im Parteiestablishment nicht nur überhaupt keine öffentliche Kritik daran geäußert wird, also es scheint wohl irgendwie konsensfähig zu sein, was der da macht, und dass sogar Heidi Reicheneck Ramelow sogar noch verteidigt. Ja, das wäre so ein guter Genosse. Das heißt, da gibt es wohl offenbar ein großes Problem. Das Problem wird aber noch größer, wenn man sich die sogenannten antideutschen Antifas anguckt, wobei man gleich sagen muss, die nennen sich gar nicht mehr Antideutsche heutzutage. Sie nennen sich zum Teil Ideologiekritiker, aber der letzte Schrei im antideutschen Milieu ist, sich Antiautoritäre zu nennen. Darüber sollten wir uns vielleicht nochmal unterhalten, was das eigentlich alles heißt und was da eigentlich für Verschleierungen vorgenommen werden. Und bei diesen Leuten ist das ja so, das ist auch mal eine Steigerung von dem, was Ramelow da verbrochen hat. Die feiern Gewaltexzesse der deutschen Polizei gegen Gaza-Demonstranten. Ja, also da ist wirklich ein richtiger Blutrausch. Also ich habe es hier gerade vor ein paar Tagen mitbekommen, dass Antideutsche einen Palästinenser als Ungeziefer bezeichnet haben und gesagt und ihre Freude darüber ausgedrückt haben, dass die IDF schon kommt und sie ausrotten wird. Das ist natürlich dann schon ein Übergang in offenen Faschismus, wenn man sowas sagt, oder zumindest eine faschistische Mentalität, die da zum Ausdruck kommt. Wir müssen auch sehen, es gibt auch so einige Grotesken des Antifaschismus, die man jeden Tag beobachten kann. Für mich war in letzter Zeit das Highlight ein Auftritt des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther, der ehrlich gesagt ist wie ein besoffener Vollhonk beim Junggesellenabschied auf einer Bühne tanzte zu ganz schlimmem Technopop und da ins Mikro rülpste scheiß Nazis, ja, und da irgendwie seinen Antifa-Auftritt hat. Und dann sieht man eben auch, dass Antifaschismus teilweise also nicht nur dann von bürgerlich-konservativ bis rechten Politikern vereinnahmt wird, sondern dass Antifaschismus auch wirklich zu so einer kulturindustriellen Farce verkommen ist. Also sozusagen in der Spaßblase gelandet ist, da wo ein Teil der Linkspartei leider sich schon eingerichtet hat. Also das heißt, wir haben hier wirklich, meine ich zumindest, ziemlich große Probleme. Und da kristallisiert sich erstes raus, dass Antifaschismus droht, zur Legitimationsideologie für NATO-gestützten deutschen imperialistischen Kriege zu verkommen. Aber auch, dass die Möglichkeit eröffnet wird, ja durch eine totale Pervertierung des Begriffs, dass man faschistischen anderen Rechtsextremisten die Möglichkeit gibt, auch Antifaschismus als Instrument gegen Migranten zum Beispiel benutzen. Also nichts anderes ist ja dieser Versuch, ständig wegen angeblich eingewanderten Antisemitismus zu fordern, dass man Migranten aus dem Land schmeißen soll, also oder was man Remigration heute nennt. Ja, oder eben mit dem Vorwurf, das seien alles Islam-Nazis, eben den Vernichtungskrieg in Gaza voranzutreiben, ideologisch. Also das muss man eben wirklich alles sehen. Und natürlich nicht selten dient Antifaschismus, immer in Anführungsstrichen natürlich gesetzt, als Camouflage-Ideologie für Antikommunismus. Und man muss eben wirklich sehen, dass vieles, was als Antifaschismus daherkommt, nichts anderes als Krypto-Antikommunismus ist und eine Verschleierung dezidiert rechter imperialistischer Politik. Und das mit einer ideologisierten Sprache. Also ich gebe mal so ein paar Beispiele. Erstmal schon der Begriff linker Antisemitismus. Das ist ein Oxymoron. Es gibt keinen linken Antisemitismus. Und das sage ich jetzt nicht aus, meine ich jetzt gar nicht moralisch, sondern wenn hier etwas antisemitisch ist, dann kann es nicht links sein, weil links würde bedeuten, dass man die Welt wirklich versteht und analysieren kann. Und dann wird man herausfinden, dass nicht bestimmte Menschengruppen, weder religiös noch ethnisch und so weiter, für das Elend der Welt zuständig sein kann, wie das ja der Antisemitismus gerne tut. Also, ne, also die Dämonisierung einer bestimmten Menschengruppe. Und deswegen, dieser Begriff ist wirklich absolut toxisch. Und wer den verwendet, hat nichts Gutes im Sinn. Islamfaschismus, ein Kampfbegriff der Neokons, der aus dem War on Terror kommt oder da besonders prominent verwendet wurde. Heute benutzt man ihn zur Gaza-Genozid-Rechtfertigung. Ganz wichtig, im Moment der letzte Schrei, autoritär. Also autoritär sind alle, die als Feinde des NATO-Imperialismus ausgemacht werden. Leute wie Roderich Kiesewetter ventilieren solche Begriffe und haben dann noch einen draufgesetzt, indem sie jetzt von der Krink-Allianz sprechen. Also China, Russland, Iran, Nordkorea, das ist die Achse der Autoritären und da müssen wir jetzt gegen kämpfen. Und leider gibt es Antifaschisten, die der gleichen Meinung sind. Sehr verkommen ist der Begriff wehrhafte Demokratie. Er meint im Prinzip antidemokratische Maßnahmen gegen linke Kritiker des Staatsumbaus, des reaktionär-militaristischen meine ich jetzt. Dann ein absoluter Kampfbegriff Verschwörungsideologie. Da wird wirklich alles drunter gefasst, wo es zum Beispiel um Klassenbewusstsein und Kritik an Klassenherrschaft geht. Und ganz wichtig, Kollektivismus, ein Brückenbegriff zur Gleichsetzung von Sozialismus und Faschismus. Ein Lieblingsbegriff übrigens der Neokons, also muss ich mal Artikel von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden von Springer SE, angucken. Da findet man das massenhaft. Man findet es aber auch bei antideutschen Antifaschisten und das sollte einen so ein bisschen stutzig machen. Ich will mal sagen, es gibt vielleicht, um das ein bisschen anschaulicher auch zu machen, fast eine Doktrin des pervertierten Antifaschismus und die hat mal ein Antideutscher formuliert, der auch Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung war, aber dieser Autor ist gar nicht wichtig, aber das, was er gesagt hat über den Faschismus und damit letztendlich auch deutlich gemacht hat, wie der Antifaschismus auszusehen hätte, das will ich hier mal auf drei Sätze bringen. Der hat einmal gesagt, der Antifaschismus war gerade das andere, das jenseits des Westens, der Aufklärung der Zivilisation. Das ist erstmal sehr wichtig, weil damit wäre Hitler-Deutschland ein Betriebsunfall gewesen. Und da kommt er natürlich mit der Definition den Rechten sehr nahe. Du kennst sicher die Erzählung, das Volk der Dichter und Denker, Zentrum der europäischen Aufklärung und so weiter, was sehr gerne verwendet wird, um dann zu sagen, ja, also das, wie das mit dem Narzissmus gekommen ist, das wissen wir auch nicht. Also da muss irgendwas total blöde gelaufen sein und war ja Gott sei Dank nur von 33 bis 45. Vorher war alles super, hinterher auch, also schwamm drüber. Jetzt ist das so ein bisschen diese Erzählung wie Alexander Gaulands Vogelschiss. Da haben sich alle empört. Komischerweise, wenn Leute das im Namen des Antifaschismus sagen, dann ist Schweigen im Walde. Was aber noch wichtig ist, er hat auch noch gesagt, der Nazifaschismus, das war das Subalterne an der Macht. Das heißt, er hat damit gesagt, das war nicht Kapitalherrschaft, sondern das war Herrschaft der Arbeiterklasse, also die barbarisiert war. Das heißt, einmal alles umgedreht, sprich die Wahrheit, die Geschichte umgedreht. Und dann eine ganz wichtige Aussage noch als Forderung dieses falschen Antifaschismus. Da hat er nämlich gesagt, nie wieder kann sich die Kritik, wenn sie es denn je konnte, per se auf die Seite irgendwelcher Marginalisierter stellen. Sie begreifen sich als Opfer der Zivilisation und schließen sich zusammen, um die Herrschaft des barbarischen Kollektivs gegen die abstrakte Vermittlung durchzusetzen. Und da würde ich mal sagen, das ist wirklich eine handfeste Kriegserklärung an Sozialisten und die Verdammten dieser Erde. Was natürlich wichtig ist, wenn man den Antifaschismus verteidigen will, und ich halte das für unabdingbar nötig, dann muss man natürlich auch gucken, in welchem Grad ist denn die Verelendung, Vereinnahmung und Instrumentalisierung und möglicherweise auch Zerstörung überhaupt vorhanden? Wie schlimm ist es? Und vor allen Dingen gilt es auch die Grade der Verelendung wirklich ganz strikt zu unterscheiden, weil jeweils aus den Graden der Verelendung sich auch andere Handlungsanweisungen ergeben. Also, ich finde, es gibt einen Antifaschismus ohne Kompass, der ist entkoppelt von marxistischen und damit auch historisch-materialistischen Basis. Er konzentriert sich nur noch auf Moralismus, auf emanzipationspolitische Forderungen. Dann geht er nicht drüber hinaus. Maximal beklagt er noch einen Klassismus. Das ist ja so ein Begriff des Intersektionalismus. Also man will nicht die Klassengesellschaft offenbar abschaffen, sondern man möchte nur die Diskriminierung der Unterklasse abschaffen. Ja, ja. Das ist natürlich verheerend. Das heißt, er hat kein Klassen, dieser Antifaschismus ohne Kompass hat kein Klassenbewusstsein mehr, ist hilflos, bewusstlos und ist wirklich, ja, der Orientierungslosigkeit ausgeliefert. Dann haben wir aber auch einen Antifaschismus, der extrem rechtsopportunistisch ist und staatsantifaschistisch, also der ein Werkzeug geworden ist vom NATO-Imperialismus, der auch antikapitalistische Linke mittlerweile angreift, denunziert, der teilweise williger Helfer der Staatsgewalt ist, sogar des Inlandgeheimdienst, der sich an Jagd und Kriminalisierung auf Linke beteiligt und der vor allen Dingen auch diese Dämonisierung vornimmt. Also alles, was sich jetzt rührt, ja, gegen den Völkermord in Gaza, ist Hamas. Ja, alles wird darunter gelabelt, jeder. Oder eben dieses Putin-Linke und fünfte Kolonne Moskaus und Kreml-Linke und was es da alles gibt. Das haben wir bei der anderen politischen Großlage so als Kampfbegriff. Und dieser Kampfbegriffe bedient sich dann nicht nur eine Merz-Regierung und die ganzen Staatsantifa-Strukturen, also die ganzen Stiftungen, Amadeo, Antonio und wie sie alle heißen, diese ganzen Faktenchecker, die das auch die Teil des Problems sind, sondern das tun eben Leute unter dem Label der Antifa. Und da ist halt interessant, dass so eine Antifa, die schon die AfD bekämpft, aber nie als NATO-Partei, also das wird komplett in diesem Kampf dann unterschlagen, dass die AfD eine NATO-Partei ist. Und die AfD wird auch dann von solchen Antifas nie angegriffen, wegen ihres fanatischen Israel-Fetischismus. Das hört man von solchen Antifaschismus dann nicht. Und ich sage mal, um es auf den Punkt zu bringen, das ist der Antifaschismus, der hört Tote Hosen, Antilopen-Gang und geht zum Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert und denkt, dass das wirklich eine ganz große Tat ist. Das heißt, er ersetzt antifaschistischen Kampf durch peinliche Kulturindustriekonsum. Das kommt eben alles noch obendrauf, Ich finde das interessant, Jan Rehmann, ein Marxist, kommt aus der Linie Wolfgang Fritz Haug, der spricht von einem liberalen Moralismus, der sich durchsetzt mit diesem Antifaschismus. Und er hat das sozusagen idealtypisch an dem Publizisten Paul Mason festgemacht, der nämlich mittlerweile, und das finde ich ist auch eine neue Qualität, über die wir gleich nochmal sprechen, so wirklich dezidiert Feldzüge gegen Sozialisten und Kommunisten startet. Also Paul Mason, also gibt sich als großer Antifaschist, hat auch ein Buch geschrieben und so weiter. Und eine seiner wichtigsten Missionen ist jetzt die Bekämpfung von Jeremy Corbyn. Das muss man sich mal zu Gemüte führen. Und wir haben eben deutsches Antifa-Establishment, das im Prinzip ähnlich agiert wie Paul Mason. Da ist ein ausgeprägter Freund-Feind-Theorie, die da reanimiert wird und wie man weiß, die von Carl Schmitt kommt. Das ist also dann ganz rechts außen, der man sich da teilweise bedient. Und da erweist sich Staatsantifaschismus dann nicht nur als rechtsoffen, sondern als offen rechts. Und wir haben natürlich dann noch, ich sage es mal, als dritte Stufe, wo es dann ganz, ganz grimmig wird, eben ein Antifaschismus, auch immer in Anführungsstriche gesetzt, der offen rassistisch ist, der extrem chauvinistisch ist, bellizistisch ist, der eine ausgeprägte Kolonialherrn-Mentalität hat, der also wirklich auch wirklich eine Faschistenmentalität an den Tag legt, also mit Lust auf Terror gegen Minderheiten, mit Lust an Gewalt und Erniedrigung und Sadismus. Also das, was ich eben als Beispiel brachte, mit ja, Palästinenser als Ungeziefer zu beschimpfen und so weiter. Und deswegen, da würde ich sagen, alle drei Formen sind nicht Antifaschismus im Sinne des Buchenwald-Schwurs. Sie unterminieren diesen Schwur, also sprich den kategorischen Imperativ, der da drin steckt. Teilweise führen sie ihn ad absurdum oder verkehren ihn ins Gegenteil. Also es ist gut, dass wir jetzt auch gerade an den Anfang schon mal dieses kleine, ich nenne es jetzt mal so, Susan, dieses Dossier an den Anfang gestellt haben, bei dem du auch verschiedene Formen von diesem Antifaschismus, der keiner ist, schon mal angerissen hast, summiert hast, auch mit einer graduellen Abstufung. Wir gehen da im Einzelnen jetzt nochmal drauf ein und das möchte ich gern voranstellen, jetzt auch schon weit an den Anfang, dass man hier, ohne dass du Haug erwähnt hast, beziehungsweise ohne einen ganz zentralen Satz, den er mitgeprägt hat in seinem Buch Der hilflose Antifaschismus, diesen Befund, den er da erhebt, den hast du jetzt eigentlich schon bestätigt. Nämlich, wo Antifaschismus zur Phrase wird, perpetuiert er Faschistisches. Ja, das steckt hier immer mit drin. Das ist so die wichtige Formel, die uns jetzt auch durch die ganze Folge immer wieder begleitet. Wir haben uns aber auch geeinigt im Vorfeld, in der Vorbereitung, um auch vieles von dem richtig einzuordnen, zu diesem hilflosen Antifaschismus, nochmal einen kleinen Exkurs machen zur marxistischen Faschismustheorie. Das ist einfach die kleine, sagen wir mal, notwendige Voraussetzung. Ich würde jetzt ein paar Dinge zur marxistischen Faschismustheorie noch erzählen. Ich versuche es relativ kurz abzureißen. Es ist natürlich ein breites Feld, die marxistischen Faschismustheorien. Wenn dem das jetzt irgendeinem Zuhörer ein bisschen zu reduziert hier vorkommt, kein Problem. Im kleinen Büchertisch in unserem Format in der Kommunistenkneipe haben wir in der zweiten Folge ein etwas ausgedehnteres Panorama zu Faschismustheorien zusammengetragen. Da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr nachhören. Wir denken jetzt nur, es ist sinnvoll, die großen Schnittmengen der marxistischen Faschismustheorien nochmal abzubilden, damit wir auf der Grundlage dann den hilflosen Antifaschismus, den Susan ja eben schon mit skizziert hat, richtig aufzuarbeiten. Und zwar auch nicht nur in der Abstraktion, sondern auch am Ende ganz praktisch, ganz konkret an bestimmten Beispielen. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Ja, marxistische Faschismustheorien als Ausgangspunkt. Das ist ja auch interessant. Ich habe mich aber schon gefragt, ja, muss denn eigentlich jeder mit Faschismustheorie, muss sich denn da jeder mit rummühen? Kann ja auch mitunter sehr trocken sein. Und für viele ist Antifaschismus vielleicht eine Bauchsache und für Bauchgefühle, da braucht man auch gar nicht so viel Theorie. Von daher, was soll das eigentlich? Für viele funktioniert ja Antifaschismus theorielos, ja, fast schon aus so einer esoterischen Ableitung heraus. Wenn es jetzt keine große Nachfrage nach marxistischer Faschismustheorie gibt, da entsteht dann auch kein Angebot, das ist quasi ein einfaches Marktgesetz. Diese Situation erleben wir auch gerade. Auch, dass marxistische Faschismusforschung einfach ziemlich brach liegt. Es gibt ein paar Silberstreifen am Horizont, aber viel passiert da in der Gegenwart nicht, sondern auch das meiste, was ich jetzt anführen werde, stammt aus dem letzten Jahrhundert. Ich denke, das ist ein Irrtum und dass der marxistische Faschismustheorien für die Gegenwart nichts mehr mitzuteilen hat. Ganz im Gegenteil, ich halte sie für hochaktuell und extrem wichtig und ich halte es für einen schwerwiegenden Fehler, sich nicht damit zu beschäftigen. Aber unabhängig davon, was ich davon halte, würde ich hier Reinhard Opitz anführen. Der beantwortet nämlich die Frage nach einem theoriegeleiteten Antifaschismus in seinem Vortrag von 71. Wie bekämpft man den Faschismus? Thesen über antifaschistische Politik. Ja, der beantwortet das eben nicht aus dem Bauch. Er schreibt, antifaschistische Politik darf ihre zentrale Aufgabe nicht erst in der Bekämpfung eines bereits etablierten Faschismus sehen, sondern muss sich zum Ziel setzen, die Etablierung des Faschismus zu verhindern. Da der Faschismus nicht über Nacht und aus dem Nichts kommt, bedeutet Verhinderung des Faschismus hier und heute die Bekämpfung und Blockierung jedweder Entwicklungen zum Faschismus. Die Beantwortung der Frage, wie bekämpft man den Faschismus am wirksamsten, erfordert möglichst umfangreiche und abgesicherte Erkenntnisse über Entstehung und Wesen des Faschismus. Man muss die Gefahr erkannt haben, um sie wirksam bekämpfen zu können. Und deshalb ist es notwendig, hier noch einmal zusammengerafft die wichtigsten Erkenntnisse über die Faschismusentstehung zu referieren. Ja, und genau das macht Opitz dann auch in seinem Vortrag von 71. Die DKP hat den Vortrag als PDF im Netz. Den Link würde ich nachher mal in die Folgenbeschreibung packen. Da kann man das nochmal nachlesen. Ich glaube auf 12, 13 DIN A4 Seiten. Was ja auch bekannt ist, der Satz, der immer von Georgi Dimitrov hängen bleibt: Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten und imperialistischsten Elemente des Finanzkapitals. In dem Satz steckt schon eine ganze Menge drin, aber man muss auch sagen, in dem einen Satz steckt eben noch nicht alles drin. Denn Faschismus ist keine zufällige Erscheinung, sondern Faschismus ist eine historische Antwort des Kapitals auf Krisen der Herrschaft. Faschismus dient dazu, die kapitalistische Ordnung in Krisenzeiten zu stabilisieren, Massen zu mobilisieren, die Arbeiterbewegung zu spalten und eben die Interessen der herrschenden Klasse durchzusetzen. Historisch lassen sich verschiedene Phasen des Faschismus auch gut einteilen. Ne? Das fängt immer historisch erst an mit so einer ersten Phase, bei der sich eine spezifische faschistische Ideologie herausbildet. Dann in der zweiten Phase kommt es eben zur politischen Bewegung, die auch Gewalt gegen Gegner einsetzt. Und erst in der dritten entscheidenden, in der letzten Phase, da haben wir es dann mit Faschismus an der Macht zu tun. Also hier, wo dann auch, wie im Beispiel Deutschland und Italien, Macht oder Herrschaft übertragen wird, also die Form bürgerlicher Herrschaft dann auch konstituiert ist. In Italien war es auch so, also Italien ist ja ein sehr sinnvolles Beispiel, auch um historisch den Faschismus mit abzuleiten, denn da ist die ursprüngliche Genese. Und auch gerade in Italien wird es historisch klar, den zwei schwarzen Jahren, bevor die Macht an Mussolini übertragen wurde, den gehen zwei rote Jahre vorweg, 1919, 1920, das waren die Biennio Rosso. Und darauf gab es dann die Reaktion mit den zwei schwarzen Jahren, ja, die Biennio Nero. Und in Deutschland gingen drei gescheiterten Präsidialkabinette zu Ende, die die Krise von 1929 nicht bewältigen konnten. Und dann im Buhlen um parlamentarische Mehrheiten, ja, aber auch auf der Straße, da gewannen Kommunisten im November 1932, messbar an der Reichstagswahl, die gewannen da mehr und mehr an Erfolg. Und da bekommt natürlich auch die deutsche Bourgeoisie irgendwann das kalte Grauen, wenn sie erlebt haben, was da 1917 in Petrograd passiert ist. Dann sehen sie auf einmal große Wahlergebnisse der deutschen Kommunisten. Da wird denen ganz anders. Das hat sich konkret umgesetzt, noch im gleichen Monat, also auch in diesem November 32 vor der Machtübertragung an die deutschen Faschisten. Am 19. November war es, da hat der sogenannte Kepler-Kreis im gleichen Monat die Industrielleneingabe formuliert. Und da haben dann höchste Vertreter zusammengetragen von dem Halmer Schacht. Und da haben Industrievertreter, Finanzwirtschaft, Landwirtschaft und so weiter, die haben das alle unterzeichnet. Und dabei wurde der Wunsch geäußert an den Reichspräsidenten Hindenburg, oder eher aufgefordert, muss man ja sagen, verkürzt gesagt, machen Sie doch mal den Hitler zum Reichskanzler. Ja, also der direkte Wunsch auch von diesen Kapitalverbänden, Hitler, der deutsche Faschismus, das ist jetzt der Retter, wir stecken hier in der Malaise und da müssen wir raus und der kann das machen. Für ein paar Wochen machte dann Hindenburg noch den Schleicher zum Reichskanzler, aber das war eher so eine paar wenige Wochen. Und am 30. Januar 1933, da kommt es dann zur Machtübertragung an die Faschisten in Deutschland. Marxistische Theoretiker versuchen in ihrer Zeit, eben das, was sich da vor ihren Augen abspielt, in ein theoretisches Gesamtgefüge zu packen. Ja. Und die marxistischen Faschismustheoretiker ihrer Zeit betonen die Klassenbasis des Faschismus und kritisieren auch Modelle, die ihn als klassenunabhängig oder autonom betrachten. Damals schon wie das bonapartistische Modell, ne, das Faschismus als Herrschaftssystem über allen Klassen interpretiert, ja, ohne den Schutz der kapitalistischen Funktion zu erkennen. Das wurde damals schon kritisiert und abgelehnt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich auch psychologische Theorien herausgearbeitet, ja, die den subjektiven Faktor untersucht haben. Autoritären Charakter, Massenpsychologie, da kam die F-Skala und sowas raus. Bis hin natürlich auch zu Totalitarismus-Theorien, bei denen dann einfach nur noch Faschismus und Sozialismus gleichgesetzt wurde. Das ist historisch und analytisch völlig haltloser Bullshit. Aber es ist halt ideologisch extrem wirksam gewesen und hat vornehmlich erst deutlich später in den 90ern dann seine Durchschlagskraft richtig entfaltet. Also die Wahrnehmung, verkürzt gesagt, rot ist gleich braun, diese ganze Hufeisen-Scheiße, die wurde schon auch relativ früh eigentlich versucht durchzusetzen. Ja, Giovanni Amendola hat das versucht, schon in den 20ern in Italien mit reinzutragen. Gut, aber wie gesagt, wir wollen es relativ kurz halten mit den marxistischen Faschismustheorien. Man könnte locker Studiengänge damit füllen, das wäre unproblematisch. Schwieriger ist es, es kurz zu fassen. Es geht uns heute nicht darum, das Gesamt abzubilden, sondern halt eben die großen Schnittmengen marxistischer Faschismustheorie einzufangen. Also entscheidend ist ja, dass es eine Form bürgerlicher Herrschaft ist und damit auch in den Instrumentenkoffer der herrschenden Klasse fällt. Opitz schreibt auch nochmal in diesem Text, wie bekämpft man den Faschismus, da darf ich nochmal kurz zitieren. Faschismus bedeutet Ablösung der bürgerlichen, formaldemokratischen Staatsform durch ein Gewalt- und Willkürregime zur terroristischen Durchsetzung der innen- und außenpolitischen Interessen und Ziele der führenden Kreise des Monopolkapitals, bedeutet insbesondere die Unterdrückung und Zerschlagung jeglicher Opposition, vor allem der Arbeiterbewegung bis hin zur physischen Vernichtung ihrer Kader. Faschismus als etabliertes Herrschaftssystem ist eine, und zwar die gewalttätigste, Form der politischen Herrschaft des Monopolkapitals, die dann aktuell wird, wenn die bisherigen Herrschaftsmechanismen, also bürgerlich formaldemokratische, für das Monopolkapital versagen oder zu versagen drohen. Und ganz ähnliche Ausführungen finden wir nicht nur bei Reinhard Opitz, die finden wir auch bei Reinhard Kühnel, wenn er von dieser Form bürgerlicher Herrschaft spricht. Faschismus wird von den ökonomischen Eliten bewusst eingesetzt, um Krisen zu bewältigen, die Arbeiterbewegung zu zerschlagen, die kapitalistische Ordnung zu sichern und das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, die Expansionspotenziale freizusetzen. Ich würde nur ganz kurz zwei Sätze vielleicht sagen, dass es natürlich innerhalb der marxistischen Faschismustheorien auch Unterschiede gibt. Und das sind sehr, sehr spannende Felder, die sich lohnen würde, viel, viel mehr zu thematisieren. Ja, das ist nicht Gegenstand unserer heutigen Folge, aber die Frage nach der Massenbasis zum Beispiel. Ist die Massenbasis eine zwingend erforderliche Voraussetzung für den Faschismus an der Macht? Ja oder nein? Ja, oder Fragen, wie gelingt es der herrschenden Klasse, eine Massenbasis trotz Interessenswidersprüchen überhaupt zu integrieren? Also die Integrationsprobleme, die sich da anstellen. All das wurde in der Vergangenheit vielfach diskutiert. Dimitrov zum Beispiel eher ein Vertreter, dass es eine Massenbasis benötigt. Opitz wiederum viel später schreibt, dass es zwei Typen gibt, ja, eine klassische Massenbewegungsfaschismus, aber auch Varianten, die sich stärker auf den Militärapparat stützen. Es gibt Unterschiede, ob es immer eine Machtübertragung in der Form, wie ich sie auch eben in völlig gekürzt skizziert habe, von Italien und Deutschland. Ja, in Spanien lief es anders, Militärputsch. Da gehen zum Beispiel auch, da geht Reinhard Kühnel in eine andere Richtung und nennt es eine spezielle Form der Diktatur. Der exportierte Faschismus in Chile und so weiter. Also da gibt es einige Unterschiede und die wären auch spannend zu untersuchen. Ich finde, Kurt Gosweiler hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, als er geschrieben hat, neben diesen hauptsächlich genannten Unterschieden wird dann auf die unterschiedliche Rolle der faschistischen Partei in Italien und der NSDAP in Deutschland, die Unterschiede im Staatsaufbau, auf die durch den König begrenzte Macht des Duce und die unbegrenzte Macht des Führers und anderes hingewiesen. Natürlich wäre es unsinnig, die genannten und eine ganze Reihe weiterer Unterschiede zwischen beiden Bewegungen und Regimen zu leugnen. Indessen, und das ist jetzt das Wichtige, sind die Gemeinsamkeiten beider Bewegungen und Regime viel bedeutsamer und gewichtiger als die Unterschiede. Und im Übrigen ist es selbstverständlich, dass innerhalb jeder Gattung eine Vielfalt unterschiedlicher individueller Ausprägungen existiert. Ebenso wenig wie die Staaten mit bürgerlich-parlamentarischem Regierungssystem sich in allem gleichen, darf man dies von den Staaten faschistischer Prägung erwarten. Also hier sehen wir auch bei Gosweiler, warum sollte jeder faschistische Staat, jeder Faschismus an der Macht bis ins letzte Detail mit exakt der gleichen Ausprägung laufen? Das ist nicht das zentrale Verbindende. Und damit wir jetzt langsam mal zum hilflosen Antifaschismus kommen, wie so oft hat Brecht das Ganze dann perfekt auf den Punkt gebracht, nämlich unter Ausschluss all dieser Unterschiede und ich denke auch mit einer Darlegung des Faschismus, wie sich alle marxistischen Faschismustheorien gut dahinter vereinen können. Nämlich als er in den 5 Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, in seiner dritten Wahrheit, das ist die dritte Schwierigkeit, schreibt, die Kunst, die Wahrheit handhabbar zu machen als eine Waffe. Da schreibt Brecht, die Wahrheit muss der Folgerung wegen gesagt werden, die sich aus ihr für das Verhalten ergeben. Als Beispiel für eine Wahrheit, aus der keine Folgerung oder falsche Folgerung gezogen werden, soll uns die weit verbreitete Auffassung dienen, dass in einigen Ländern schlimme Zustände herrschen, die von der Barbarei herführen. Nach dieser Auffassung ist der Faschismus eine Welle von Barbarei, die mit Naturgewalt über einige Länder hereingebrochen ist. Nach dieser Auffassung ist der Faschismus eine neue dritte Macht, neben und über Kapitalismus und Sozialismus. Nicht nur die sozialistische Bewegung, sondern auch der Kapitalismus hätte nach ihr ohne den Faschismus weiter bestehen können. Also top aktuell. Was Brecht hier schreibt, das erleben wir heute quasi fast tagesaktuell. Und das ist natürlich eine faschistische Behauptung, eine Kapitulation vor dem Faschismus. Der Faschismus ist eine historische Phase, in die der Kapitalismus eingetreten ist, insofern etwas Neues und zugleich etwas Altes. Der Kapitalismus existiert in den faschistischen Ländern nur noch als Faschismus und der Faschismus kann nur bekämpft werden als Kapitalismus. Und das ist jetzt der ganz schöne Satz, den ich jetzt hier auch doppelt unterstreichen will. Als nacktester, frechster, erdrückendster und betrügerischster Kapitalismus. So hält Brecht das fest. Ich kann nur empfehlen, sich die 5 Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit von Brecht mal zu Gemüte zu führen. Es ist sehr, sehr lesenswert. Und ich glaube, damit ist schon viel gesagt über den Faschismusbegriff, wie Susan und ich den jetzt auch weiter benutzen werden. Ne? Nämlich in dieser Tradition und auch, und das ist das Wichtige, in Abgrenzung vom bürgerlichen Faschismusbegriff. Und das ist ja das große Thema, das Wolfgang Fritz Hauck in seinem Buch Der hilflose Antifaschismus zum Kern gemacht hat. Ja? Und welche Gefahren jetzt davon ausgehen, von so einem bürgerlichen Antifaschismus, von diesem entkernten, diesem theorielosen Antifaschismus, das diskutieren wir jetzt in dem nächsten Teil, in dem zweiten Teil, in dem wir eben über den hilflosen Antifaschismus sprechen. Und Susan, das Buch Der hilflose Antifaschismus von Hauck, in dem er ja diese enge und moralische Verkürzung des bürgerlichen Antifaschismus, man muss ja wirklich sagen, seziert, und zwar der damals in der Uni zum Tagesschiff gehört hat, und das tut er auch heute noch. Fangen wir mal an mit dem Titel, Susan. Denkst du, Hauck hat die Benennung hilfloser Antifaschismus passend gewählt? Du hattest auch eben schon andere benutzt, ne? Ohne Kompass, bewusstlos, der blinde Antifaschismus und so weiter. Oder würdest du sagen, Hauck hatte auch ein bisschen im Rahmen historischer Schranken die Benennung des hilflosen Antifaschismus gewählt? um nochmal vielleicht kurz das nochmal historisch ins Bild zu setzen, das ist ja in den 60er Jahren entstanden, das war also in der Bonner Republik. Und er hat das natürlich damals hauptsächlich, bürgerlichen Antifaschismus hast du schon gesagt, aber er hat das eben auch bezogen auf den Katheter-Antifaschismus, also auf die Faschismustheoretiker unter den Historikern, Politikwissenschaftlern und so weiter, die an den Universitäten da den Studenten beibringen sollten, was denn nun Faschismus eigentlich ist oder war. Man hat das ja in der Vergangenheit vorwiegend betrachtet und hat auch teilweise so getan, ja, das kann ja nicht wiederkommen, aber wir reden trotzdem mal drüber. So. Und dieser bürgerliche Antifaschismus oder diese bürgerliche Faschismusforschung hatte damals natürlich noch eine richtig große Leiche im Keller, nämlich es waren ja Professoren, die teilweise im Dritten Reich gelehrt hatten, die also irgendwie verstrickt waren. Ich glaube, dass Haug hier an manchen Stellen also erstmal darauf hinweisen wollte, dass sie nie wirklich die Möglichkeit hatten zu lernen, was ist denn marxistische Faschismusforschung. Also das spielt ja alles eine Rolle, dass diese Leute gar nicht den Abstand zum Gegenstand hatten, über den sie da forschten. Und ich muss wirklich sagen, vieles, was man in dem Buch findet und was Haug dann auch analysiert, ist natürlich etwas, was heute auf den hegemonialen Antifaschismus zutrifft, weil man hat eben was gemeinsam. Man ist total verbürgerlicht. Und man hat von der marxistischen Faschismusforschung nichts mehr mitgekriegt, weil sie letztendlich seit den 90er Jahren ja tot ist oder tot gemacht wurde. Was sehr wichtig ist, was Kühnel damals gesagt hat, das greift Haug auch auf. Er sagte nämlich, dass die etablierten Faschismustheorien in der BRD nur verständlich ist, wenn man sie auch als integrierenden Teil der Restaurationsideologie liest. Es war eine Zeit, wo die ganzen Nazis noch da waren. Nicht zufällig hatte damals der Schriftsteller Stefan Hermlin die BRD Globke-Staat genannt, um auch deutlich zu machen, dass es deutsche Kontinuitäten gab, dass es sehr gefährliche Kontinuitäten gab, dass der Faschismus wenig Chance hat, wirklich richtig aufgearbeitet zu werden und schon gar nicht von den Bildungseliten. Und da muss man sagen, was eine gewisse Parallele heute ist für den etablierten Antifaschismus, ist, dass er in einer Phase besonders Aufschwung erhält, wo der reaktionär-militaristische Staatsumbau und die Vorbereitung eines großen Krieges mutmaßlich gegen Russland im vollen Gange ist. Also wieder in einer Phase, wo eine starke Rechtsentwicklung ist. Haug selber hat ja dann auch gesagt, dass der hilflose Antifaschismus eben konstitutiver Bestandteil der bundesrepublikanischen Ideologie ist. Also hat da nochmal Kühnel auch unterstrichen. Und wie gesagt, das war die Bonner Republik. Wir müssen jetzt sagen, dass unter dem Vorzeichen der Wiedervereinigung und des Aufstiegs der Berliner Republik zur führenden Militärmacht Europas, und das läuft ja hier und ist gefährlich, muss man diese These von Haug und Kühnel auch nochmal unter dem Gesichtspunkt einer Radikalisierung der Hilflosigkeit betrachten. Das heißt, ja, hilflos, ja, wie es unter den vorhin am Anfang genannten Aspekten, wie es da gemeint ist. Aber man muss eben auch tatsächlich sagen, da ist auch ein gewisser Vorsatz dabei. Also es soll auch ein Antifaschismus her, der eben diesen reaktionär-militaristischen Staatsumbau nicht nur nicht gefährdet, sondern der ihn auch flankiert. Und dann ist natürlich mit dem Begriff der Hilflosigkeit kann schnell ein Missverständnis entstehen. Da ist Kalkül dahinter. Es ist interessant, weil auch gerade in den ersten Kapiteln, wo Haug über die Sprache des hilflosen Antifaschismus spricht, da gibt es noch so eine Relativierung auch von Seiten dieser alten Professoren. Ja, wenn das radikaler Faschismus ist, dann ist er schlimm, dann macht er Probleme. Aber nehmen wir nur diese Vorsilbe weg, dann ist er also ein gemäßigter, so ein kleiner Hitler wäre doch gut. Und diese Formulierung steckt ja quasi bis in die Köpfe auch noch von dieser frühen Bonner Republik im akademischen Betrieb drin fest, ne? Was uns dann später irgendwie als Stunde Null verkauft wird. Das ist ja da alles noch drin, also die Schüler von Karl Schmidt und so weiter, die sind ja alle da. Ja, ich glaube, der Einzige, an den Haug hier noch positiv hervorhebt, das ist Wolfgang Abendroth, wenn er sein Syndrom des Unpolitischen zum Thema hat. Aus Zeitgründen gehen wir jetzt so ein bisschen raus aus den 60er, 70ern und gehen weiter in die 80er. Da hat Opitz einen Strategiewechsel der Reaktion mitgeprägt. Also etwas, was Haug bei der Entwicklung des hilflosen Antifaschismus noch gar nicht wissen konnte. Was denkst du über diesen Strategiewechsel, den Opitz in den 80ern da benennt? Und was hatte das auch für eine Bedeutung für den organisierten Antifaschismus? Ja, also wir haben über diesen Strategiewechsel ja schon in unserem Buch Antifa heißt Luftangriff einiges geschrieben. Erstmal muss man wirklich sagen, es ist ein wirklicher Paukenschlag in den ganzen Debatten über Antifaschismus, den Reinhard Opitz da gewagt hat. Und wo ich auch sage, er hat nicht nur gewagt, er hat auch gewonnen, weil er eine wirklich sehr, sehr wichtige Beobachtung gemacht hat und daraus auch Erkenntnisse abgeleitet hat. Also man muss erst mal sehen, 1980, was war das für eine Zeit? Das war eine Zeit, wo das, was man dann die Zeitalter des Neoliberalismus nennt, angefangen hat. Also Thatcher war gerade an die Regierung gekommen und hat da ihre Grausamkeiten durchgezogen in Großbritannien. In dem Testlabor Chile, ein faschistisches Regime, war den Jahren vorher ausprobiert worden. Ja, wie geht denn das alles so mit den neoliberalen Privatisierungen im großen Stil, drastische Sozialkürzungen und andere Maßnahmen, die dann unter Schocktherapie auch liefen. Und da hat man das natürlich in radikaler Form, weil man ja den Faschismus hatte und schalten und walten konnte, wie man wollte, konnte man darüber wichtige Erkenntnisse sammeln für die liberalen Demokratien, wo man das dann einsetzen wollte. Wichtig ist aber auch noch, dass 1980 dann Ronald Reagan an die Macht kam. Ich finde, das wird maßlos unterschätzt, was sich mit dieser Administration damals geändert hat, in den Vereinigten Staaten auch. Opitz hat damals halt gesagt, dass eine große NATO-Expansion ansteht. Ich meine, wir wissen heute, dass er recht behalten hat. Das ist natürlich enorm, dass 1980, ja, als der Realsozialismus noch zwar schon auf der Intensivstation langsam landete, aber eben noch da war, dass er da schon die dunklen Wolken nicht nur gesehen hat, sondern auch wusste, wohin die ziehen. Er hat halt gesagt, wenn das, was er meint, was da jetzt kommt in den nächsten Jahrzehnten, wenn das tatsächlich passiert, dann werden also die NATO-Länder eine breite Massenbasis brauchen. Ja, das kriegen sie sonst nicht hin. Und er hat gesagt, die brauchen einen neuen Mobilisierungstyp, um diese Massenbasis zu erreichen. Und er meinte, dieser Mobilisierungstyp, der muss weitaus demagogischer sein als alles, was die BRD zumindest bisher gekannt hat. Das ist natürlich schon eine ziemlich großkalibrige Aussage. Das heißt natürlich dann auch, dass Kräfte im Namen der wehrhaften Demokratie, den Begriff habe ich jetzt schon wieder gemacht, ich halte ihn im Moment für unglaublich wichtig, in Stellung gebracht werden muss, um gegen innere Feinde zu mobilisieren. Und ich finde, das erleben wir jetzt gerade in ziemlich beängstigendem Ausmaß. Da kommt jetzt endlich der Antifaschismus im Spiel. Er hat nämlich tatsächlich gemeint, dass der Antifaschismus als Begriff und als Ideologie, nicht der real existierende Antifaschismus, sondern die Ideologie des Antifaschismus, da eine zentrale Rolle spielt. Man muss ja eins sehen, die Reaktion hatte ein Problem nach 1945. Der Faschismus war wirklich welthistorisch diskreditiert. Also mit Auschwitz hatte sich das endgültig erledigt. Er konnte nicht sagen, guten Tag, ich bin der Faschismus und ich bin eine eigentlich ganz tolle Sache. Damit konnte man nicht in Massen mobilisieren, nirgendwo auf der Welt und schon gar nicht in liberalen Demokratie oder formal liberalen Demokratien. Das heißt, er musste der Faschismus oder überhaupt die Reaktion, das ist ja nicht nur Faschismus, sondern überhaupt die Reaktion, um eine Rechtsentwicklung zu legitimieren und ihre ganzen Maßnahmen durchzusetzen, die sie davor hatten, musste also sich einen anderen Anstrich geben. Irgendwas, was positiv besetzt war. Und nach 1945 war schon nicht bei den Eliten, aber in der Bevölkerung der Antifaschismus relativ positiv besetzt. Ja. Also ist es natürlich für die Reaktion sehr gut, diesen Begriff in irgendeiner Weise für sich zu vereinnahmen. Den Antifaschismusbegriff. Opitz hat, finde ich, dazu wirklich bahnbrechende Erkenntnisse gesammelt. Und ich würde hier tatsächlich ausnahmsweise mal ein Stück von ihm, auch ein bisschen längeres Stück, zitieren wollen, um das wirklich zu apostrophieren, weil man das gar nicht hoch genug bewerten kann, was er da gesagt hat. Und das geht so. Er sagte, das Erste, die Vereinheitlichung des Feindbildes, erfolgt mit dem Kollektivismus-Schlagwort. Ich habe ja eben über die Maßnahme der wehrhaften Demokratie gegen einen inneren Feind gesprochen und darauf bezieht er das. Also, das Erste, die Vereinheitlichung des Feindbilds, erfolgt mit dem Kollektivismus-Schlagwort. Das Zweite, durch die Gleichsetzung dieses Kollektivismus mit dem Faschismus. Das hatte ich vorhin auch erwähnt. Dann Opitz weiter. Denn sie hat keinen anderen Stellenwert als die Erklärung, dass diese Kräfte eigentlich gar nicht in eine Demokratie hineingehören, da die wehrhafte Demokratie ihn doch nicht mehr aufkommen lassen wolle. Und das Dritte ergibt sich dann ganz von selbst heraus. In die ausgegebene Nationalsozialismus-Sozialismus-Gleichsetzung, die Ausdruck des neuen Mobilisierungskonzepts ist, gerät ja nun aber in einer ganz eigentümlichen Weise ein Teil der alten völkisch-jungkonservativen Demagogie von in Anführungsstrichen deutschen oder in Anführungsstrichen nationalen Sozialismus in deren Konzeption selber hinein und wird in ihr politisch aktuell redynamisiert. In einer eigentümlichen Weise, unter Verkehrung nämlich ihrer einstigen Wertvorzeichen, nämlich jetzt nicht mehr wie in der Originalvariante als demagogische positive Empfehlung, etwa des Faschismus als Sozialismus, sondern als demagogische negative Trendwarnung, der Sozialismus als Faschismus unter der Führung der völkischen Sozialismus-Demagogie als Beweismaterial für diese Anklage, es mit naiven Augenaufschlag für bare Münze ausgebend. Genau mit dieser heutigen negativen Wiedereinführung der faschistischen Sozialismus-Demagogie in die eigene aktuelle Sammlungsstrategie in der Rolle von Hilfsmaterial für ihr demagogisches Feindbild, aber gelang diese faschistische Sozialismus-Demagogie in genau ihrer alten Originalfunktion wieder zum Einsatz. Denn genau diese Funktion ändert sich durch die Vertauschung der Wertvorzeichen heute gerade nicht, sondern wird durch sie gewahrt. Die Funktion nämlich einer Sammlung und Mobilisierung aller antidemokratischen Kräfte gegen alle demokratischen Kräfte unter demagogischer Flaggenvertauschung. Und das geht so. Einst im Zeichen des Sozialismus gegen den wirklichen Sozialismus und alle demokratischen Kräfte, heute im Zeichen des Antifaschismus, natürlich in Anführungsstrichen, gegen alle wirklichen Antifaschisten, abermals die wirklichen Sozialisten und wirklichen Demokraten. Also das war wirklich ein überaus hellsichtiger Befund, wo ich sage, der hat sich jetzt 45 Jahre nahezu ad perfectum realisiert. Also nochmal, ich sage es nochmal, seit den 90er Jahren dominiert ein liberaler Antifaschismus, mit dem sich Antisozialismus vermummt. Er kommt nicht aus der gesellschaftlichen Linken, sondern von den Funktionseliten des NATO-gestützten deutschen Imperialismus. Und leider gibt es da eine invalide, degenerierte in Teilen gesellschaftliche Linke, die da sozusagen als Prokurist fungiert, als Ventilator, als nützlicher Idiot, wie immer man es nennen will. Diese invalide oder degenerierte, wie auch immer, Linke ist letztendlich der Exekutor dieser Flaggenvertauschung, die Opitz da genannt hat. Und ein Teil der gesellschaftlichen Linken hat sich auch als Träger der falschen Flagge des Antifaschismus rekrutieren lassen. Das meine ich jedenfalls. Deswegen diese drastischen Beispiele vorhin, die ja wirklich belegbar sind, die zeigen das. Und ich würde mal sagen, hinter dieser Flagge, da marschiert der anachronistische Zug. Und das, was ich hier jetzt natürlich sehr verkürzt darstelle, sehe ich als wirklich brandgefährlich. Ja, das ist natürlich auch ein Thema, mit dem sich Herr Opitz lange beschäftigt hat, dieses Integrationsproblem auch aufzulösen und diese demagogische Flaggenvertauschung. Das ist natürlich hier ein sehr, wie die Geschichte ja gezeigt hat, wie du gerade ausgeführt hast, ein sehr probates Mittel. Deutlich defiziler als, wenn man Anfang der 80er, der Amtsantritt von Reagan, die Reagan-Doktrin viel brutaler, viel offener, viel direkter, überhaupt nicht antifaschistisch, sondern offen antikommunistisch. Das ist ein anderes. Das ist ideologisch sehr unterschiedlich. Aber für die BRD mit ihrer spezifischen Historie genau das Richtige. Und dass Opitz das schon 80 erkannt hat, ist natürlich fabelhaft. Schließen wir noch diese Entwicklung, die Opitz ja da schon andeutet, die in den 90ern, ich würde sagen, nochmal einen Quantensprung durchfährt. Nämlich das, was in den 90er Jahren entstand in dem bürgerlichen, muss man ja hier gerade heute doppelt, in dem bürgerlichen internationalen Faschismusforschung, das, was man den New Consensus nennt. Leute wie Roger Griffin und Stanley Payne haben sich in der Sache, in der Diskussion einen Namen gemacht. Die Zielsetzung von dieser in den 90ern New Consensus-Diskussion war eine ideologische Minimaldefinition, also so eine Art gemeinsamen Nenner zu finden, worauf sich alle einigen können. Das Ergebnis ist das Erschreckende. Das ist wirklich eine Bankrotterklärung an die Faschismustheorie. Die hat Opitz früh gesehen. Die hat früh auch erkannt, wo die Zweckmäßigkeit dahinter steckt, welche ideologische Ebene damit bedient wird, welche Zielsetzung, welche Integration damit bewirkt wird durch dieses von Opitz benannte demagogische Flaggenvertauschen. Aber bei diesen 10 Jahre später, den New Consensus, da könnte man ja fragen, warum kommt gerade diese Bankrotterklärung der Faschismustheorien in den 90ern? Hat das vielleicht auch mit dem Wegfallen der Sowjetunion zu tun? Also gerade dann bricht wirklich noch die letzte Qualität bürgerlicher Faschismustheorie in sich zusammen. Du hast es im Prinzip gerade selber beantwortet. Das ist die richtige Zeitenwende gewesen. Ja. Wenn ich es nochmal ein bisschen zuspitze, würde ich sagen, der New Consensus war wirklich das Abbruchunternehmen des Antifaschismus, der den Namen noch verdient. Aber man muss wirklich sagen, er hat Faschismus auf Ideologie reduziert, das ist natürlich verheerend, und hat dadurch eine idealistische Lesart durchgesetzt. Das ist natürlich hier der große Sündenfall. Ich glaube, man muss sich da noch ich würde noch Leute wie Sev Sternhell nennen, der ist mir da noch sehr, sehr wichtig. Ich sage gleich noch warum, aber erstmal muss man, glaube ich, festhalten, Kernforderung des New Consensus war, den Faschismus für bare Münze zu nehmen. Also was der Faschismus über sich sagt, das stimmt dann schon irgendwie. Das war so die Grundannahme. Und das ist natürlich genau das, wovor Opitz so gewarnt hat. Und das ist natürlich genau die Faschismustheorie, die deutsche Reaktion oder überhaupt die Reaktion der NATO-Länder bestellt hat. Weil wenn der sagt, dass er sozialistisch ist, ja, dann muss er was dran sein. Wie beabsichtigt von den Theoretikern oder nicht, ist dabei nicht entscheidend. Es geht wirklich darum, was faktisch und objektiv dann passiert. Und ich meine, Leute wie Sternhell haben eben auch Aussagen getroffen, die sozusagen da Tür und Tor geöffnet haben für solche Annahmen, wie ich sie eben zugespitzt habe. Also zum Beispiel hat Sternhell gesagt, in vielerlei Hinsicht kann die Geschichte des Faschismus als ein kontinuierlicher Versuch beschrieben werden, den Marxismus zu überarbeiten und eine nationale Form von Sozialismus zu kreieren. Ich finde es wichtig noch, was ein ganz scharfer Kritiker dieses New Consensus gesagt hat, das war Ishai Landa. Er hatte ja vor 4, 5 Jahren das Buch Der Lehrling und sein Meister rausgegeben, also über das Verhältnis von Faschismus und Liberalismus, also wirklich überaus lesenswerte Studie. Ja, und Lander hat eben gesagt, es ist schon sehr interessant, dass diese Theoretiker, auf allen voran Sternhell, immer die angeblich sozialistischen Wurzeln des Faschismus ausmachen und sich darauf also stürzen und darauf fokussieren und fast alles andere vernachlässigen. Also es gab da schon auch Kritik, aber die ist leider hier im antifaschistischen Diskurs oder in überhaupt im Faschismus-Theorie-Diskurs irgendwie nie wirklich durchgedrungen. Zum Beispiel Dave Renton, das ist auch ein wichtiger Historiker in Großbritannien, der hatte gesagt, wenn man die Selbstbetrachtung des Faschismus als wichtigsten Faktor der Definition nimmt, dann hat man überhaupt keine kritische Theorie des Faschismus mehr. Also dann muss man aufpassen, dass man nicht in irgendeine apologetische Wende irgendwann kippt. Und wo du es eben nochmal angerissen hattest, auch mit diesem scheinrevolutionären Rhetorik, auch im deutschen Faschismus, dass der halt eine Spielart der Demagogie ist. Ne? Wird dann immer sowas herangezogen wie der Strasserflügel, der war doch antikapitalistisch. Nein, das ist, also da darf man ja wirklich nicht den deutschen Faschisten irgendwie auf den Leim gehen. Ne? Also gerade zum Beispiel Otto Strasser hatte sehr gute und tragfähige Verbindungen in die Industrie und hat die auch bis zum Ende aufrechterhalten. Und da war gar keine Zugeständnisse, irgendwie antikapitalistisch zu wirken oder da die Eigentumsfrage zu stellen oder ähnliches. Das ist Demagogie. Also wie weit soll das denn gehen? Soll ich der NSDAP glauben, dass sie eine Arbeiterpartei war? Man muss natürlich ab einem bestimmten Punkt auch einfach sagen, naja, nur weil das irgendwo von denen aufgeschrieben wurde, könnte es ja auch gelogen sein. Und da sind die Deutschen schon, oder auch vielleicht die deutsche Linke schon teilweise echt ein bisschen doof, muss man sagen, weil sie dann echt einem die letzte Scheiße glauben. Ne? Diese scheinrevolutionäre Rhetorik ist ja quasi fast schon ein Kennzeichen, nicht nur vom Deutschen, sondern vom Faschismus generell immer wieder auch aufzutreten und die Interessen der Majorität, der arbeitenden Klasse zu artikulieren. Ja, warum? Weil es ein Integrationsproblem gibt, die Interessen der herrschenden Klasse mit den diametral gegenüberstehenden Klasseninteressen des Proletariats zu vereinen. Also wie kriegt man das hin, dass man jetzt eine Massenbasis schafft, obwohl das ja einen deutlichen Interessenskonflikt bringt? Und was macht man dann? Man greift in die Tüte der Demagogie und erzählt den Leuten irgendeinen Scheiß. Und das hat historisch sehr gut funktioniert. Warum sollte man davon auch abweichen? Es muss natürlich immer neue Strategien, immer neue Taktiken geben, den Leuten das zu verkaufen. Darüber haben wir ja auch eben schon gesprochen. Wichtig ist natürlich, dass der Faschismus hat ja den Massen überhaupt nichts anzubieten. Er hat ihnen Armut anzubieten, er hat ihnen Unterdrückung anzubieten und dann schließlich den Heldentod im großen imperialistischen Krieg. Das ist jetzt was, wo die Massen nur begrenzt begeisterungsfähig sind für diese Dreifaltigkeit des Schreckens. Also muss man etwas, was objektiv gut wäre, nämlich die Eigentumsfrage mal zu stellen und zugunsten der Lohnabhängigen zu lösen, muss man also vorgeben, dass man da wirklich was Tolles anzubieten hat. Also eigentlich ist das ganz logisch und eigentlich ist das ganz simpel, aber irgendwie dringt es überhaupt nicht durch und das liegt mit Sicherheit daran, dass der marxistisch geprägte Antifaschismus zerschlagen wurde und zumindest extrem geschwächt wurde. Ja, wir leisten heute ein bisschen unseren Beitrag dazu, den wieder zu rehabilitieren. Wird jetzt aber auch aus Grund der fortgeschrittenen Zeit, denn auch ihr Zuhörer habt das ja mitbekommen, wir haben uns jetzt sehr in der theoretisch-historischen und auch abstrakten Ebene eher aufgehalten und ich würde jetzt den Switch machen und in den nächsten Teil überleiten, nämlich auf die konkrete Ebene, wo wir uns jetzt auch Beispielen widmen, die nichts mehr mit dieser, sagen wir mal, Geschichte der Degeneration des Antifaschismus, wie Susan den ja eben ausgeführt hat, so über die 60er, 70er, 90er, also wo es immer beschissener wurde mit dem Antifaschismus. Das haben wir jetzt mal so weit grob umrissen. Und jetzt könnte man sagen, wie ist es denn jetzt in den letzten 35 Jahren? Wie ist es vor allem in der Gegenwart? Naja, das ist schon ein Elend des Antifaschismus. So habe ich das hier jedenfalls bei mir in meinen Unterlagen als Überschrift stehen für diesen Teil. Denn da, wo phrasenhafter Antifaschismus wirklich schon seine verheerenden Auswirkungen zeigt, dieses phrasenhafte, der hilflose Antifaschismus, den Haug beschreibt, der kommt jetzt allmählich so zum Tragen. Denn wir haben es mittlerweile zu tun mit kriegsapologetischem Antifaschismus. Ja, hier wird für Kriege polemisiert im Namen des Antifaschismus, wo vollkommen auf die Verdammten dieser Erde ein Dreck gegeben wird, wo sie sogar noch als Feindbilder inszeniert werden, unter dem Label des Antifaschismus. Ja, also eine Phase, in der wir mittlerweile schon etwas haben, was man sagen kann, hier ist schon Faschistisches perpetuiert. Wir haben jetzt mal ein paar Beispiele rausgegriffen, die in der Gegenwart ganz deutlich zeigen, was für erschreckende Auswirkungen das hat, ne? Warum der hilflose Antifaschismus keine Lappalie ist, keine, naja gut, das ist halt kein marxistischer Antifaschismus, aber besser als nix. Ne? Mit dieser, die Rechnung geht nicht auf, die ist verkehrt, sondern muss ich, und das versuchen wir jetzt auch in der Gegenwart aufzuzeigen, wirklich vergewissern, nein, davon geht eine immense Gefahr aus. Also es ist hochgefährlich, diesem hilflosen Antifaschismus nichts entgegenzusetzen, sondern ihn laufen zu lassen. Das ist keine akademische Erbse oder sowas, sondern das ist knallharter, konfrontativer Kampf gegen die Reaktion. Und angefangen, und das finde ich auch ein passendes Beispiel zum Anfang, Susan, was war denn da diesen Sommer los bei diesem Sommerinterview bei der Linkspartei? Ja, du fragst nach dem Sommerinterview. Wahrscheinlich meinst du mit Ines Schwertner, also der Co-Chefin der Partei. Das war wirklich eine denkwürdiges Moment, weil plötzlich gab sich auch der Interviewer, Ulf Schmiese war das, vom ZDF, als großer Antifaschist, da muss man natürlich dann schon sehr hellhörig werden. Er sagte zu Ines Schwertner dann eben in dem Interview, dass mittlerweile der schlimmste Faschist eben Wladimir Putin sei. Er sagte, das sagt ja sogar die linke Faschismusforschung, so unter dem Motto, dann muss es ja stimmen, ja. Und er bezog sich dann auf Timothy Snyder. Ich weiß nicht, ob das hier den Hörern ein Begriff ist, dazu kann ich sonst gleich nochmal was sagen. Timothy Snyder hatte gesagt über Putin, Putin steht für die reaktionärste, chauvinistischste, imperialistischste Form des Kapitalismus. Also ist klar, dass hier Dimitrov zitiert wurde. Und statt, dass es einen Schmerzensschrei gab ins Mikrofon, nickte Ines Schwertner zustimmend und sagte dann, wir haben keinen Dissens, Putin ist ein Faschist oder Diktator, sagte sie dann noch, der Russland und die eigene Bevölkerung eben unterdrücken würde. So, jetzt muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen, was da wirklich gesagt wurde. Also erstmal muss man, ist das halt ganz wichtig, Snyder ist alles andere als ein Linker. Er ist bekannt geworden durch sein Buch Bloodlands. Timothy Snyder ist einer der prominentesten Verfechter der These, dass man doch Hitler, dass Hitler-Deutschland und die Sowjetunion doch so manches gemeinsam hatten. Ja, also da hast du dann wieder das Hufeisen. Er ist auch jemand, der gerade in dem Ukraine-Krieg, also einer der wichtigsten Propagandisten des Westens im Wissenschaftsbetrieb ist. Zusammen mit Leuten wie Ann Applebaum und so weiter. Mein amerikanischer Kollege Moss Robinson nennt diese Fraktion tatsächlich zu Recht Holodomor-Industrie, weil sie eben versuchen, auch mit dem Narrativ des Holodomor in der Sowjetunion Anfang der 30er Jahre so eine Art Gegen-Holocaust aufzubauen. Also unter dem Motto, den Holocaust, den Hitler-Deutschland verbrochen hat, den kann man ja nicht leugnen, finden wir auch ganz schlimm und anerkennen wir auch, dass das eine welthistorisches Verbrechen war. Aber dann muss eben die Sowjetunion auch irgendwas Schlimmes gemacht haben. Also versucht man, diesen Holodomor als den Holocaust der Sowjetunion aufzubauen. Ja, also um da so eine Art Gleichgewicht des Schreckens im Denken zu erzeugen. So, also da hätte Ines Schwertner sagen müssen, so nicht, das geht nicht, das ist keine linke Faschismusforschung, was der Herr Snyder betreibt. Das hat sie leider nicht gemacht. Und dann muss man eben überlegen, er hat ja den Superlativ angewendet, der Interviewer. Also er wollte damit schon andeuten, Putin ist nicht nur ein Faschist, sondern wir wissen, Dimitrov hat den Narzissmus als den gefährlichsten Faschismus gesehen. Und damit Hitler als Führer des gefährlichsten Faschismus, damit wollte er ja wohl auch ausdrücken, Putin ist der neue Hitler. Mhm. Das war Ziel des Manövers. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass im Moment gerade, also unter Hochdruck Russland als die neue faschistische Gefahr, man spricht ja vom Raschismus, ja, aufgebaut wird. Und da eben mit diesem völlig falschen Antifaschismus, so wie ihn Reinhard Opitz erklärt hat, ja, versucht eine Art Anti-Hitler-Koalition zu begründen und zu legitimieren. Also unter dem Motto, wir müssen jetzt zusammen mit dem Azov-Bataillon gegen den neuen Hitler kämpfen. Ja, das so weit geht das ja mittlerweile. Ich rede jetzt nicht von linken Theorien, sondern ich rede davon, das ist der staatsoffizielle Antifaschismus, der in der gesamten westlichen Welt also gerade die groteskesten Formen annimmt. Und das sind alles Momente, da hätte eine Ines Schwertner auf den Tisch hauen müssen und sagen, das geht hier alles nicht, statt das letztlich noch zu unterschreiben. Ja, sie hat es ja praktisch auch noch als Sozialistin abgesegnet, solche Theorien. Und wir müssen eben sehen, was das dann auch politisch für Folgen hat. Und jetzt noch so eine Delikatesse, die mir gerade noch einfällt. Am 8. Mai war der Generalmajor Christian Freuding, das ist eine ganz wichtige Figur, gerade beim reaktionären militaristischen Staatsumbau. Der ist Leiter des Planungs- und Führungsstabs des Verteidigungsministeriums und des Lagezentrums Ukraine, also sitzt wirklich an der Schlüsselposition. Ja, der hat am 8. Mai an einer Konferenz teilgenommen, wo nur Rechte eigentlich waren und NATO-Militärs. Da waren auch Azov-Leute dabei, also von der Nazi-Einheit, mittlerweile ein Armeekorps und dazu noch ein Korps der Nationalgarde. Er hat allen Ernstes am 8. Mai dort ein noch härteres Vorgehen gegen Russland gefordert. Und Freuding hat allen Ernstes gesagt, wenn wir das nicht machen, dann verraten wir unser historisches Erbe. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen. Ja, am 8. Mai in Kiew auf einer Konferenz mit Faschisten. Und dann müssen wir eben sehen, wie weit das diese ganze Politik geht. Und nichts anderes hat dieser ZDF-Interviewer Schmiese, der versucht aufzubauen. Ja, also wir müssen jetzt die Anti-Hitler-Koalition gegen den neuen Hitler machen und da müssen alle mitmachen. Ja, und wie gesagt, es ist natürlich absolut verheerend, wenn eine Chefin einer Partei, die unentwegt betont, wie sozialistisch sie ist, überhaupt keine Einwände hat gegen dieses wirklich üble Spiel, das geschichtsrevisionistisch ist, das unglaublich viele historische Vorzeichen verkehrt und so weiter. Und so fort, das völlig auch geschichtsvergessen ist, wo ich eben auch sage, dann, wenn man schon meint, dass man das so machen kann, dann müsste man aber auf jeden Fall in der Lage sein, wirklich mit fundierter Faschismustheorie zu belegen, dass Putin jetzt Hitler ist. Also da bin ich mal gespannt und ich würde mal sagen, das geht ganz gewaltig in die Hose. Man passt sich da offenbar komplett diesen NATO-Konsens an und dann auch der Faschismus-Definition des NATO-Establishments. Also um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, mit der Nazifizierung des alten neuen Feindes des deutschen Imperialismus, also Russland, geht ja in den ideologisierten Narrativen der Linken, also Linkspartei seit dem Maidan-Putsch, und zwar unweigerlich eine Entnazifizierung von ukrainischen Zuständen einher, die aber tatsächlich Elemente faschistischer Politik enthalten. Auch hier ist man voll auf der Linie der Bundesregierung. Die PDL-Führung schweigt zum blutigen Terror gegen linke und pro-russische Oppositionelle etwa, also ebenso zu den Verboten sozialistischer und kommunistischer Parteien und das sehr wichtig zur Durchsetzung des Militär- und Sicherheitsapparats mit Nazis, zur Gleichschaltung der Medien und Gewerkschaften und. Und ich finde, entlarvend ist folgendes Zitat. Linke in Deutschland müssen aufhören, die Ukraine als Hort des Faschismus zu sehen und zu verunglimpfen. Dies ist nicht nur falsch, sondern nährt russische Narrative, mit denen der brutale imperialistische Angriffskrieg gerechtfertigt wird. So heißt es aus dem rechten Flügel der PDL, also der sogar auch bekanntlich Waffenlieferung befürwortet. Also mit solchen Aussagen wird erstens der Faschismus in der Ukraine verharmlost und zweitens wird offenbar die Frage, was als Faschismus definiert wird und was nicht, an deutsche Interessen gekoppelt. Das heißt, wir haben hier, finde ich, ein Verständnis von Faschismus, das sich von der Objektivität verabschiedet hat. darauf basiert dann unweigerlich ein Antifaschismus, in Anführungsstrichen muss man das Wort dann setzen, der nicht mehr nur hilflos, sondern rechtsopportunistisch und manipulativ ist, der am Ende fremdbestimmt ist und droht, zum Mittel, zum Zweck seines Gegenteils zu verkommen. Ein instrumenteller Antifaschismus im Dienst der herrschenden Klasse. So muss man das leider sagen. Und mit einem ideologisierten Anführungsstrichen Antifaschismus agiert die Führung der Partei Die Linke ja nicht zufällig auch bei der anderen weltpolitischen Großlage, nämlich in Palästina. Also, dass israelische Regierungspolitiker sich offen zum Kahanismus, also der zionistischen Form des Faschismus, bekennen oder wie Netanyahu Anhänger von Jabotinskis revisionistischer Bewegung sind, die bekanntlich ja sehr stark von Mussolini beeinflusst war, das ist ein heikles Thema, das die Partei weitgehend leider unter den Teppich der deutschen Staatsräson verschwinden lässt. Aber hingegen im Scheinwerferlicht der staatskonformistischen Medien liefert PDL-Chef dann Jan van Aken eine Legitimationsideologie für alle Kriegshetzer, die sich wünschen, Gaza möge zwecks, wie es in diesen Kreisen heißt, Re-Education, schlimmer aussehen als Dresden 45. Die Hamas ist eine faschistische Organisation, das sagte van Aken im August 25 in der ARD. Und das wirft meines Erachtens kritische Fragen auf, die von Antifaschisten in seiner Partei aber leider nie gestellt werden. Also zum Beispiel, inwiefern kann eine antikoloniale militante Widerstandsbewegung, die ein Bündnis mit marxistischen Organisationen wie der PFLP schließt, faschistisch sein und für welche Kapitalfraktion erfüllt sie eine Funktion und wenn ja, welche ist denn das eigentlich genau? Also etwa ein Groß-Hamasdan zu errichten? Zu fragen wäre meines Erachtens auch, warum mit Dietmar Bartsch ein Spitzenpolitiker einer sozialistischen Partei nach dem 7. Oktober im Deutschen Bundestag ausgerechnet den Islamfaschismus eines weiteren Leckerbissens ganz oben auf der Speisekarte Israels und der USA, also den Iran, anklagen musste. Und das, wirklich bemerkenswert, unter frenetischem Beifall von Heidi Reichenick und vielen anderen Fraktionskollegen. Also mein Eindruck, hier reden linken Politiker bestenfalls einem bürgerlich-moralischen Antifaschismus das Wort, überwiegend aber bedienen sie längst schon den instrumentellen Antifaschismus der deutschen Reaktion, die damit, und das dürfen wir bei allem auch nicht vergessen, zu allem Übel auch eben historische Schuld abwälzen und den Nahen und Mittleren Osten als Endlager für deutsche Vergangenheit nutzen will. Ja, andere Spitzfindigkeiten wie damals auch zur Legitimierung, die SS von Bagdad und ähnliches, gehen ja mit, ja, in diesen Kanon. Aber das heißt ja am Ende des Tages, dass die Linkspartei die Sprache der Reagan-Administration und Bush-Administration spricht, weil übrigens da kommt das her. Also es gibt ja auch immer diese Erzählung, das würde alles von den Antideutschen kommen. Das stimmt nicht. Die Antideutschen sind längst nicht so erfindungsreich, wie man ihnen unterstellt, sondern Antideutsche haben fast alles aus den Neokon-Denkfabriken übernommen oder eben aus dem herrschenden Diskurs der US-amerikanischen Rechten, sprich der Republikaner und so weiter. Und ich finde es halt auch interessant, man könnte jetzt sagen, lass sie doch reden, aber man muss eben sagen, dass mit so einem Vokabular dann auch Repression gefördert wird und das aus der Partei Die Linke. Wir reden hier nicht davon, bei Merz-Regierung, so ist das ja alles klar. Aber nur mal so als Beispiel, also 2024, Kerstin Köditz, Landtagsabgeordnete Sachsen, die hat allen Ernstes ein Verbot eines pro-palästinensischen Vereins, nämlich Handala Leipzig, gefordert mit diesen ganzen Ideologien. Das heißt, Linkspartei-Politiker gegen die Protestbewegung, gegen das Genozid in Gaza vor, beziehungsweise fordern, dass der Staat da härter vorgeht. Und das ist wirklich lupenrein rechte Politik. Sorry, das kann man nicht anders nennen. Das ist etwas, was die AfD auch fordert. Also da ist man plötzlich ganz nah beieinander. Jetzt haben es dann auch die Linkspartei mal geschafft, aus Courage, wahrscheinlich eher aus Opportunismus, sich mal auf die Straße zu trauen und für diese Verdammten dieser Erde, ja, mal auf der Straße ein bisschen Präsenz zu zeigen. Das hat fast 2 Jahre gedauert. Das hat fast, ich weiß gerade gar nicht, wo wir mit den Todeszahlen real stehen, 70.000. Aber es geht noch schlimmer. Es geht immer noch schlimmer und es geht auch bei der Linkspartei noch schlimmer. Denn die sogenannte progressive Linke, ein nochmal rechts außen stehender Flügel innerhalb dieses Parteiengeklüngels in der Linkspartei, die fordern, ja, dass die Partei ihre zögerliche Haltung zum Prozess der europäischen Integration aufgibt. Fällig ist aus Sicht der Verfasser, also der Verfasser von dieser progressiven Linken, gerichtet an andere Teile der Linkspartei, auch der nächste unwiderrufliche Bruch mit dem Politikansatz einer autoritären Linken, egal welcher Art, Traditionslinie oder Bewegungsform. Staatssozialismus, hilfloser Antikapitalismus, Zusammenbruchsfantasien und, siehe da, anti-westliche Ressentiments sind schlecht. Mit reingetragen, interessant natürlich auch der Begriff des hilflosen Antikapitalismus. Also hier ist nochmal die Forderung wirklich von dieser rechten Progressie, also die nennen sich progressiv, es sind sie offenkundig nicht, die hier nochmal gegen die anderen Teile der Partei ins Feld ziehen. Ja, denjenigen in der Linkspartei, die sich da zumindest noch irgendwo sozialistisch verorten. Ja, oder die sich antifaschistisch verorten. Was das dann immer für einen Sozialismus und für einen Antifaschismus ist, muss man bestimmt prüfen. Aber diese progressive Linke sagt ja sogar offenkundig, auch davon muss ich verabschiedet werden. Also Schluss mit Staatssozialismus, Schluss mit autoritären Linken. Und da sind wir auch wieder bei einer Vokabel, die du auch vorhin schon mit reingetragen hast, Susan, dieses Antiautoritäre. Das ist jetzt einfach die Ablöse auch für das, was lange wirksam war. Lange war antideutsch wirksam dadurch, dass sie den Antisemitismus-Vorwurf, der ja sehr schwerwiegend ist, aber sie haben ihn instrumentalisiert. Und das scheint jetzt Stück für Stück auch sich in der Ablöse zu befinden und eher mit diesem direkten Antiautoritären. Wir gehen gegen autoritäre Linke vor. Teilweise auch von kleineren anarchistischen Gruppen immer häufiger zu verlauten, dass man jetzt gegen autoritäre rote Strukturen vorgeht. Wir widmen uns diesem Thema gleich noch. Wir gehen gleich noch auf gerade diesen antiautoritären Charakter ein, wenn wir über einen bestimmten Kongress sprechen. Aber zunächst, Susan, wollte ich dich noch mal interviewen zur VVN. Du hältst ja nicht selten in jüngster Zeit auch mit dem Bandera-Komplex Vorträge, fährst in unterschiedliche Städte, referierst zu deinen Arbeiten, zu deinen journalistischen Tätigkeiten. Ja, man muss natürlich erstmal vorweg sagen, das VVN-Establishment, also die Spitze und die hegemonialen Teile des Verbands, die diese Politik mittragen, die kommen natürlich nicht zu meinen Veranstaltungen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, die wir aber hier, glaube ich, jetzt aus Zeitgründen auch nicht erörtern können. Sondern, ja, man muss erstmal vielleicht auch nochmal sagen, was ist denn eigentlich das Establishment oder was ist denn das Problem? Also erstmal muss man sagen, dass die VVN-BDA hat ja auch sowas wie eigene Faschismus-Theoretiker und einer, wahrscheinlich der bekannteste ist Matthias Wörsching. Und das ist halt jemand, der tatsächlich offen auch die Überwindung, wie er sagte, traditionsmarxistischer Restbestände ausdrücklich begrüßt hat. Und das merkt man eben leider deutlich in dem Verband, in der Definition von Faschismus. Also wenn man sich zum Beispiel anhört, was der Vorsitzende Florian Gutsche 2021 gesagt hat, also dass er gesagt hat, die VVN sei in der Sache keine antikapitalistische Organisation. Und was er da alles als faschistisch aufzählt, ist wirklich ein wildes Sammelsurium. Von einmal, ja, schon, Kapitalismus kann eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite zählt er da einige Ideologeme auf. Also er mixt Basis und Überbau wild durcheinander. Und das ist wirklich so ein Gemischtwarenladen von Dingen, die man nicht mag. Und ich muss ehrlich sagen, mal polemisch zugespitzt muss man sagen, da wird da alles Mögliche aufgezählt. Da fehlt eigentlich wirklich dann nur noch Schuppenflechte und Mundgeruch. Ja, also werden auf der einen Seite wirklich gravierende oder zentrale Elemente des Faschismus genannt und die werden dann gemixt mit unanständigen Verhalten wie männerbündlerisches Auftreten und was weiß ich nicht alles. Also da ist einfach die Verwirrung schon deutlich fortgeschritten. Und auch hier hat sich das in konkrete, schlimme Politik ja auch niedergeschlagen. Also man nehme mal zum Beispiel diese Teidelbaum-Broschüre, die 2024, die ich auch immer in meinen Vorträgen oder häufig in meinen Vorträgen kritisiere. Wenn man sich die mal näher anschaut, dann kriegt man wirklich das Grausen. Weil erstmal muss man sagen, also zentral ist immer die Verschwörungsideologie. Das ist wirklich einer der wichtigsten Kampfbegriffe mittlerweile des falschen Antifaschismus. Man muss erstmal sagen, natürlich gibt es rechte Verschwörungstheorien. Keine Frage, QAnon oder so wäre ein Beispiel. Aber was in dieser Broschüre passiert, die übrigens auch von der DFGVK mit rausgegeben wird, von Attac und also auch eine gewisse Verbreitung hat, was da gemacht wird, einfach wild werden rechte Verschwörungstheorien zusammengeschmissen mit linker Kritik an Krieg und Aufrüstung. Also da muss man sagen, also das ist wirklich ein Fest für alle Totalitarismus-Theoretiker, ja, dass wenn man das sich zu Gemüte führt. Man muss wirklich auch überlegen, dass das auch wirklich ein Kampf, also die Verschwörungstheorie wirklich ein Kampfbegriff des Antikommunismus schon lange ist. Also denkt man nur an Gerd Köhn, der gesagt hat, der Marxismus, Leninismus und die Imperialismus-Theorien, das sei eine universelle Verschwörungstheorie. Und das muss man eben alles mitdenken, wenn man solche Sachen verbreitet. Zum Beispiel als Verschwörungstheorie in der Teidelbaum-Broschüre wird aufgeführt, Folgendes, die Behauptung, etablierte und beziehungsweise bürgerliche Medien werden oft pauschal als zu einseitig transatlantisch oder als regierungsnah kritisiert und zum Teil auch diffamiert oder ihre Vertreter gar angefeindet. Also wenn das der Fall ist, dann liegt eine Verschwörungstheorie vor. Ja, wenn man so etwas macht, entweder ist man dann wirklich strunzdoof, dann soll man aber so eine Broschüre bitte nicht rausgeben. Da hat man wirklich keine Ahnung, hat keinerlei Bildung. Oder man will demagogisch agitieren. Und das, ich will die Frage jetzt hier nicht beantworten, aber eins von beiden oder beides muss wirklich stimmen, wenn man solche Dinge verbreitet. So. Es gibt natürlich in der VVN-BDA Leute, die das spüren, die das mitverfolgen, die besorgt sind, das auf keinen Fall wollen. Es gibt da wirklich sehr aufrichtige Antifaschisten, das muss man wirklich sagen, die selber nicht mehr jetzt, also die Gefahr erkannt haben, aber nicht weiter wissen. Und da muss ich sagen, was da, glaube ich, ein echtes Problem ist, wie bei vielen Antifaschisten, die im Moment nicht mehr in der Mehrheit sind, die am Rand gedrängt werden, die auch von diesen Vertretern des falschen Antifaschismus runtergemacht werden, bekämpft werden. Auch jüngere Antifaschisten, die noch orientierungslos sind, die aber denen auch keiner hilft, denen auch keine Orientierung gibt. Ja, also ich rede jetzt hier von Gruppen, die wirklich wichtige Bündnispartner auch sind und auf die man nicht verzichten darf, nur weil sie sozusagen im Moment keinen Antifaschismus in also Praxis werden lassen kann, der wirklich den Namen verdient. Bei den Leuten ist leider oft das Problem, dass sie versuchen, die Ehre ihres Verbands zu retten. Ja, dass sie natürlich auch von Kritik sehr gekränkt sind. Was ich verstehe, sind, muss man, glaube ich, sagen, narzisstische Kränkung. Und die neigen leider dazu, dann eine Abwehrhaltung an den Tag zu legen. Oder sie neigen dazu, die Kritiker aufzufordern, zu sagen, du musst aber sagen, dass wir die Guten sind und wir machen das alles viel besser. Und wir gehören nicht zu denen, die den Antifaschismus zugrunde richten. Das ist aber keine politische Reaktion, sondern es ist eine verständliche Reaktion aus dem Gekränktsein heraus. Wichtig wäre aber was ganz anderes. Also wenn Sie diesen Zustand ändern möchten, dann wäre es für Sie natürlich unglaublich wichtig, sich zu organisieren, in dem Verband eine Opposition zu bilden, politisch zu reagieren und auch diesen ganzen falschen Antifaschismus zu zerlegen und zu zeigen, wie es richtig geht. Und natürlich beim Zerlegen des falschen Antifaschismus auch das in seiner ganzen Grausamkeit und seiner ganzen Konsequenz analysieren. Und das, da sehe ich gerade, ich sehe schwarz. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe schwarz. Ich sehe diesen Ansatz überhaupt nicht. Aber solange die Leute das nicht hinkriegen und nicht auch, ne, auch zu einer politischen Kraft werden, bleiben sie nette Nazi-Gegner, aber sie werden nicht in der Lage sein, was jetzt so notwendig wäre, also diesen Schwur von Buchenwald wirklich in eine schlagkräftige Politik zu übersetzen. Ja, Stichwort Buchenwald ist gut, denn hier treibt sich nämlich auch schon der hilflose Antifaschismus rum. Am Beispiel der Buchenwald-Gedenkstätte lässt sich, ja, meines Erachtens zeigen, wie ein hilfloser Antifaschismus auch in der Erinnerungskultur schon wirkt, und das auch, dass er auch gefährlich ist. Im Sommer wurde dort in der Gedenkstätte das Tragen einer Kufia untersagt und ging einher mit einem Hausverbot. Die Begründung der Gedenkstätte, die findet man in einer hausinternen Handreichung über problematische Marken, Codes, Symbole und Zeichen rechtsradikaler und antisemitischer Gruppierungen. Ja, für die Gedenkstättenleitung gehört die Kufia in die gleiche Rubrik und Symbolkategorie und wird verstanden als ein Symbol antisemitischer Gruppierung. Wenn so ein Erinnerungsort wie Buchenwald so stark reglementiert wird, kann er seinerseits politisch instrumentalisiert werden. Etwa um eine eher staatliche oder auch vor allem bürgerlich gewünschte Erinnerungskultur zu etablieren, in der bestimmte Solidaritätszeichen oder politische Statements ja einfach nicht mehr erlaubt sind. Und ich würde sagen, die Folgen davon sind krass. Daraus kann ein Antifaschismus entstehen, der sich zwar oberflächlich formal, aber eben nicht mehr inhaltlich auf die historischen Schwüre beruft und in letzter Instanz genau dann dort eingreift, ja, wo Antikriegssolidarität, hier in dem Beispiel durch die Kufia symbolisiert, ja, da wird das öffentlich sichtbar. Hier wird der Antifaschismus wirklich entkernt, von seinem Inhalt gelöst und fungiert als rhetorische Hülle. Das wäre jetzt so der erste Teil, ne, das wäre charakteristisch für einen nicht hilfreichen Antifaschismus, also ein Antifaschismus, der zur Phrase wird nach Haug. Da hört die Geschichte aber nicht auf, ne? Also es geht ja weiter, denn diese rhetorische Hülle wird nun ins Feld geführt zur, ja, Legitimierung reaktionärer Bestrebungen. In dem Beispiel mit dem Kufia-Verbot um einen symbolischen Ausdruck gegen Krieg, gegen Besatzung, gegen Apartheid, gegen Siedlerkolonialismus und so weiter, ja, um eben genau den zu delegitimieren. Und das ist wieder ganz im Sinne der bürgerlich-deutschen Staatsräson. Ja, ich finde ja auch ganz zu Recht, fühlt man sich, wenn man das so liest, da fühlt man sich in der Geschichte wie Alice, die ins Wunderland gefallen ist, denn irgendwie steht durch diesen hilflosen Antifaschismus plötzlich alles, irgendwie steht alles Kopf, ne? Unten ist auf einmal oben, links ist rechts, Krieg ist Frieden. Und dieses Muster, wie ich das jetzt eben skizziert habe, dieses Muster könnte der bürgerliche Staat auch im Namen des Antifaschismus, also des hilflosen Antifaschismus, ganz andere Erinnerungsarbeiten auch delegitimieren. Man stelle sich mal vor, es würde begründet werden, dass es antifaschistisch sei, also sehr nobel, die Gedenkstätte Ernst Thälmann in Hamburg zu verbieten. Ja, oder es wäre sehr antifaschistisch, das sowjetische Ehrenmal in Berlin Treptow dem Erdboden gleichzumachen. Und zwar begründet, könnte man sich ja vorstellen, weil kommunistische oder sowjetische Symbolik die Säulen des Autoritarismus sind. Ja, so eine Erzählung kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Ja, und dieses Beispiel, das zeigt eben einen hilflosen Antifaschismus, der nicht nur nicht hilfreich ist, sondern der auch eben gefährlich ist. Und wenn er nicht bekämpft wird von den, wie du sie eben genannt hast, nette Nazi-Gegner, die stattdessen eben den Kopf einziehen. das sind die Gefahren, die wir erleben, wenn dieser hilflose Antifaschismus nicht bekämpft wird, ne? Und zwar durch einen schlagkräftigen Antifaschismus, der den Imperativ von Buchenwald, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, eben noch ernst nimmt, ja? Dann wird dieser hilflose Antifaschismus auch hegemonial, wenn es nicht bereits schon ist. Ja, Susan, wie siehst du das? Was ich hier gerade ausgeführt habe, auch mit diesem Q4-Verbot, ist das ein tragfähiges Beispiel für den hilflosen Antifaschismus? Oder würdest du in dem Fall vielleicht auch nochmal einen anderen Befund stellen? Also nein, natürlich nicht. Die ideologischen Verkehrungen sind schon wirklich extrem weit fortgeschritten. Es gibt ja bereits intensive Bestrebungen, also real, ja, die sowjetischen Ehrenmäler für die gefallenen Rotarmisten als ja O-Ton, ja, Echo des Sowjetimperiums oder Diktaturdenkmäler eben ja wirklich zu beseitigen. Zu den eifrigsten Verfechtern gehören die Grünen. Welch Wunder. Tada. Und damit ist schon eine erste Brücke gebaut, nämlich zu der Behauptung, dass Deutschland 1945 Opfer des Sowjetimperialismus geworden sei. Ja, und das sind natürlich wirklich düstere Aussichten. Und da kann ich nur sagen, früher kannte man solche Erzählungen nur von alten und dann auch von neuen Nazis. Erschreckend ist, finde ich, vor allen Dingen aber, dass es, und jetzt mal mit Ausnahme von organisierten Kommunisten, etwa der DKP, die da wirklich gute Arbeit leisten, aber dass es ansonsten praktisch keinen Protest von Antifaschisten gibt. Und wie das von dir angeführte Beispiel ja letzthin dokumentiert, vollziehen sich ja auf dem Ideologieschlachtfeld, so nenne ich das mittlerweile, Nahost und auf, ja, in Bezug auf die Antisemitismusdefinition, ja, analoge ideologische Verkehrungen. Also da findet sich das, was ich instrumentellen Antifaschismus nenne, aber längst auch schon eben an vorderster Front. Also wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, Internationalisten, die sich mit dem Befreiungskampf der Palästinenser solidarisieren, also praktisch als Paria zu stigmatisieren. Also vor allem, indem er sie nazifiziert. Also ich bringe mal ein Beispiel. 2021 hatte die, ja mittlerweile muss man leider sagen, stark sozialdemokratisierte KPÖ, hier das Beispiel, die KPÖ in Graz, Folgendes gesagt, Zitat, ein Boykott israelischer Waren, die von der BDS-Kampagne gefordert werden, erinnern vor dem Hintergrund der deutsch-österreichischen Geschichte an die widerwärtige Kauft-nicht-bei-Juden-Propaganda der Nazis und wird von der KPÖ als konsequent antifaschistische Partei, die Tausende ihrer Mitglieder im aktiven Kampf gegen die NS-Barbarei verloren hat, zutiefst abgelehnt. Das alles ist und war immer klar. Zitat Ende. Das heißt also, sogar im Namen des Kommunismus wird der zivilgesellschaftliche Widerstand der Palästina-Solidarität mit antisemitischen Verbrechen der Hitler-Diktatur verglichen. Und das muss man sich dann natürlich klar machen. Damit werden faktisch auch Ikonen des Anti-Apartheidskampfs wie Dennis Goldberg zum Beispiel und sogar Ikonen des Antifaschismus wie Esther Bejarano. Beide haben ja die Boykottkampagnen gegen Israel ausdrücklich befürwortet. Ja. Diese Leute werden dann unweigerlich mit durch die Nazi-Jauche gezogen. Und übrigens hat die KPÖ das in wirklich völliger Harmonie mit der Deutschen Linkspartei gemacht, die eine ähnliche Erklärung abgegeben hatte allerdings. Und das wurde fast völlig ignoriert. Das war schon 2011 und es gab praktisch keinen Protest dagegen. Das ist, muss man wirklich sagen, das ist zumindest objektiv genau der ideologische Antifaschismus-Baustein, den ein militarisiertes Deutschland und die EU für ihre Rechtfertigungsideologien, auch für Demokratieabbau und Aushebelung der Meinungsfreiheit brauchen. Ja, Ein weiteres Beispiel für die Gefahren des hilflosen Antifaschismus, die würde ich gern noch anführen, und zwar von einem Kongress gegen die autoritären Formierungen. Und der hat angeblich im Mai 2025 stattgefunden oder sollte stattfinden. Ob er wirklich stattgefunden hat, ehrlich gesagt, weiß kein Schwein. Aber die Ankündigung, die hatte es schon echt in sich. Ich denke, wenn man sich das wirklich unappetitliche Programm zu Gemüte führt, das es auch online gibt, dann wird das, was Opitz in den 80ern als Strategiewechsel der Reaktion, also der von dir schon angeführte ideologische Flaggentausch, vorausgesagt hat, ja, das wird an dem Beispiel nochmal echt klarer. Gerade für den Blick auf die gefährliche Seite des hilflosen Antifaschismus, also die Seite, die auch Faschistisches perpetuiert, ist dieser sogenannte Gegenformkongress ein wirklich gutes Beispiel. Denn hier tritt dieser ideologische Flaggentausch wirklich in Reinstform zutage. Der Inhalt dieses Programms, also die Stoßrichtung dieses Kongresses, ist, ich nenne das mal so, wirklich purer Anti-Antifaschismus. Ja, Veranstaltungspunkte wie Zombie-She Strikes Back machen das ganz deutlich. Denn zum Beispiel bei diesem Veranstaltungspunkt, da wird gewarnt vor der Wiederkehr autoritär-kommunistischer Gruppen, deren Gedankenwelt vom kruden Anti-Imperialismus bestimmt sei, und das im Namen des Antifaschismus. Außerdem, ein weiteres Beispiel aus diesem Kongress wäre der Beschreibungstext von dem Podium, ja, der Titel zum Elend der Arbeit und ihrer Kritik. Ich darf kurz aus diesem Beschreibungstext zitieren, sind auch nur zwei Sätze. Da steht: Das Auftaktpodium am Abend des 1. Mai ist der Analyse und Kritik des Zusammenhangs von Autoritarismus und Arbeitsfetischismus als Teil der aktuellen autoritären Formierung gewidmet. Die bundesweit wiedererstarkenden roten Gruppen, die auch dieses Jahr wieder heraus zum 1. Mai rufen, um ihren Fetisch der Klassen und des gesunden Volksempfindens zu zelebrieren, sind nur ein besonders schrilles Beispiel dafür. Noch ein dritter Veranstaltungspunkt, den ich nicht hinten runterlassen wollte, und zwar von Antideutsche Kommunisten Leipzig. Ne? Der Name an sich natürlich schon ein Oxymoron, Antideutsche Kommunisten. Die assimilieren und entkernen gleich den Kommunismusbegriff, ja, und setzen diese inhaltslose Hülle dann ein, um den NATO-Imperialismus militärisch voranzutreiben. Gegen Russland, China und Iran. Ja. Also eine Position, die wir nicht nur bei antideutschen Kommunisten wiederfinden, sondern ja auch schon angeführt von Roderich Kiesewetter, der das gleiche Ziel verfolgt, wenn er von dem Kampf gegen die autoritäre Achse der Kring spricht. Das Ganze funktioniert nach dem immer wiederkehrenden Muster. Das wiederholt sich allmählich. Erstens assimilieren, zweitens vom Inhalt trennen, drittens instrumentalisieren. Ja, das könnte man jetzt mit deutlich mehr Zeit, wenn wir die hätten, für einige linke Kampfbegriffe jetzt durchdeklinieren, dieses Konzept, dieses Muster. Aber ich denke, das allgemeine Vorgehen jetzt auch an dem konkreten Beispiel von diesem Gegenformkongress klar geworden ist. Ja, Susan, dieser Gegenformkongress, der primär die anti-autoritäre Vokabel ins Feld führt, der hätte gern ein dreitägiges anti-antifaschistisches Happening geboten. Und wie siehst du das? Welche Funktion und welchen Zweck erfüllen solche Kongresse, wenn sie denn überhaupt stattfinden? Also ich begreife diese Veranstaltung, das war von Anfang an so, als wirklich den Kriegskongress der Antideutschen und ihrer Organe, also Jungle World und konkret die ja als Unterstützer bzw. Medienpartner mitgewirkt haben. Denn interessant ist ja auch die Besetzung, also neben Antifa-Gruppen und Urgesteinen der Antideutschen, also aus der Zeit, als die Antideutschen noch vor dem der Entstehung eines Art vierten Reichs gewarnt haben, Leute wie also Thomas Ebermann, waren ja auch Vertreter transatlantischer Kriegstreiberdenkfabriken angekündigt. Und ich finde aber, da gibt es auch eine gute Nachricht. Also während des Zeitenwende genannten Prozesses des reaktionären militaristischen Staatsumbaus steht eben auch eine Frontenklärung an. Also man kann nicht mehr nur mit Krypto-Antikommunismus agieren, wie man das nach 1989 vorwiegend getan hat. Und ja, was passiert da? Also es wurde im Kongressprogramm schon mal fleißig der deutsche Stahlhelm poliert. So kann man das, glaube ich, sagen. die Ukraine wurde zum, Zitat, Epizentrum des Widerstands gegen die Versklavung durch den Putinismus und gegen die Achse der Konterrevolution, explizit genannt China, Iran und so weiter, und zum Leuchtturm der Verteidigung der westlichen Zivilisation erklärt. Man muss dazu sagen, sowas wird auch aus dem Bandera-Lager gesagt, ziemlich ähnlich in zumindest zwei Punkten. Und dann jetzt so ein Originalzitat aus der Ankündigung. Die Unterstützung der Ukraine muss daher zur zentralen Aufgabe einer kommunistischen Außenpolitik erhoben werden. Ja, genau so stand es da. Man kann es nicht fassen. Das heißt also, Antideutsche wollen sich ja wohl offenbar den Weg ins Reich der Freiheit an der Seite von Militärs freischießen, deren Eliten Azov, rechter Sektor und Co. Heißen. Also wohlgemerkt, Militärs, die die deutsche Waffen-SS verehren und zu ihrem Vorbild erkoren haben. Also ich muss mal sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn man morgen dann schon irgendwann na, den Schlachthof Heil Antifaschismus hört. Also wenn es so weitergeht, dann ist auch das offenbar eine Option. Das bedeutet dann auch offenes Bekenntnis zum deutschen Imperialismus. Also zum Beispiel war ein Redner angekündigt, der die Umwandlung der Bundeswehr in eine, Zitat, antifaschistische Interventionsarmee fordert. Ein anderer Referent, auch angekündigt, Lars Quadfasel, lobte dann Monate später auf einem antideutschen Event hier in Hamburg die staatliche Repression gegen die Palästina-Bewegung. Nicht nur das, sondern erklärte auch, dass Deutschland als Feindbild nicht mehr taugen will, wie er sagte. Also ich würde mal sagen, mit der Kriegserklärung gegen die sogenannte Krink-Allianz wurde im Namen des Antifaschismus auch der Frieden mit den deutschen Zuständen und deutschen Kontinuitäten ausgerufen. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Ja, absolut. Susan, das war heute wirklich schon mal ein tiefer Einblick in den hilflosen Antifaschismus. Jetzt mit allmählich Blick auf Ende der Folge, gibt's von deiner Seite noch so einen richtigen Finisher für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Zum Abschluss nochmal einen draufsetzen. Hast du noch ein Schlussplädoyer? Ja, natürlich. Was hast du anderes erwartet? Ich rede gern und viel und wenn man mir das anbietet, tue ich das natürlich auch. Das Beste kommt ja immer zum Schluss. Und da möchte ich mal zeigen, was das heißt, wenn hilfloser Antifaschismus konsequent zu Ende gedacht wird. Und wie sich das anhört, dazu folgendes Zitat. Die Hamas formierte in dem Landstreifen, also gemeint ist hier natürlich Gaza, die Umma als islamische Volksgemeinschaft. Sozialprogramme, Volksspeisung, miteinander um Einfluss und Pfründe konkurrierende Institutionen und bewaffnete Gruppen sind die Charakteristika des im Gazastreifen errichteten Unstaats. Und weiter, am 7. Oktober 2023 rissen begeisterte Bewaffnete wie einst die Soldaten der Wehrmacht am 1. September 1939 den Schlagbaum an der Grenze zu Polen, die Israel-schützenden Grenzbarrieren nieder und zogen in einen Vernichtungsfeldzug gegen die Juden. Und weiter? Spät, aber immerhin, spielt die israelische Armee ihre militärische Übermacht aus und verfolgte die zurückweichenden Marodeure über die Grenze und schloss diese, wie einst die 9. und 1. US-Armee, die deutschen Truppen im Ruhrkessel und die sowjetischen Armeen, die Reste der SS und Wehrmacht in Berlin, in den zu Festungen ausgebauten Städten Rafah, Khan Yunis und Gaza City ein. Zitat Ende. Man kann es nicht fassen, aber das war kürzlich zu lesen. Vorgenommen wurde die Nazifizierung und hier auch Dämonisierung natürlich der Palästinenser vom Gründer des Kasseler Bündnis gegen Antisemitismus. Also jemanden, der von den Springer-Medien natürlich begeistert zitiert wird und 2022 den Documenta-Skandal angezettelt hatte. Also jemand, der tatsächlich ziemlich viel Einfluss auf den Diskurs hat. Also ich kann dazu nur sagen, Antifaschisten, die solche Aussagen nicht als unverhohlenen Aufruf zur Vernichtung Gazas wahrhaben wollen, leiden bestenfalls unter schwersten Realitätsverlust. Also Antifaschisten, die auch nicht begreifen, warum Strategen des Woken-Militarismus gegenwärtig Faschismustheorien von Seth Sternhell und anderen Vertretern des New Consensus propagieren, die die Wurzeln des Faschismus in der antikapitalistischen Linken ausgemacht haben, die leiden unter dem ja in der deutschen Linken grassierenden triebhaften Rechtsopportunismus, der, das muss man wirklich endlich mal sehen, der unter anderem der AfD Räume eröffnet hat, sich als Friedenspartei zu inszenieren und so weiter und so weiter. Man könnte diese Aufzählung von Scheußlichkeiten jetzt stundenlang weiterführen. Was ich aber noch ganz zum Schluss jetzt sagen möchte, ist, gemeinsam haben alle hilflosen Antifaschisten, mehr oder weniger natürlich, dass ihre Selbstentfremdung nach der Zeitenwende 89-90 mittlerweile einen Grad erreicht hat, der sie den Untergang des Antifaschismus in diesem Land und damit eben der Entwaffnung der Arbeiterbewegung, das darf man wirklich nicht vergessen, ja, der sie das nicht mehr als existenzielle Bedrohung erkennen lässt. Und ich meine, damit tut sich das finstere Niemandsland zwischen den Generationen auf, also Generationen von Antifaschisten auf, durch das die alten Erfahrungen nicht mehr dringen können. Und zwar beziehe ich mich da auf das, was Anna Segers in ihrem Roman Das siebte Kreuz von 1942 beschrieben hatte. Zitat von Segers: Wenn man kämpft und fällt und ein anderer nimmt die Fahne und kämpft und fällt auch und der Nächste nimmt sie und muss dann auch fallen, das ist ein natürlicher Ablauf, denn geschenkt wird uns gar nichts, so Segers damals. Wenn aber niemand die Fahne mehr abnehmen will, weil er ihre Bedeutung gar nicht kennt, ja, was dann? Also ich muss ehrlich sagen, wie katastrophal sich das auswirken wird, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich weiß eins. Also falls sich dieser horrende Zustand festigen sollte, dann werden morgen alle vor der Geschichte Rechenschaft abzulegen haben und ganz, ganz, ganz sicher nicht freigesprochen werden, die sich heute ins Niemandsland des Hilflosen, instrumentellen, also falschen Antifaschismus verdrücken. Ja, Susan, mit diesen Worten auch von Segers aus dem siebten Kreuz komme ich leider schon zum Ende dieser unserer heutigen Folge. Ich habe das Gefühl, heute ist ein bisschen Blut geflossen und genau das sollte auch so sein. Wir hoffen sehr, also Susan und ich, dass wir euch ein paar neue Gedanken und Diskussionsanstöße mitgeben konnten. Ja klar, natürlich konnten wir nicht alles besprechen, was für das Thema alles wichtig gewesen wäre. Aber ein Podcast ist auch eben kein Wochenendseminar und Susan und ich haben das auch in der Vorbereitung wieder und wieder festgestellt. Der hilflose Antifaschismus wird uns auf jeden Fall auch in der Kommunistenkneipe weiter begleiten. Heute war Teil 1 unseres kleinen Doppelformats. Und ja, liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, Teil 2, der scharrt schon mit den Hufen. Und da sprechen wir mit Jürgen Leuth und setzen das Gespräch mit einem etwas anderen Schwerpunkt hier fort. Also Teil 2 auf keinen Fall verpassen. Susan, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Einordnungen. Vielen Dank für dein Biss. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt und jetzt fleißig in der Kommentarspalte eure Gedanken teilt. Bitte das Liken nicht vergessen. Wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe und bis dahin, ciao!